Ja, jetzt hören wir aber selber unsere Intro nicht. Ich höre nicht. Jetzt hat aber. Grüß Gott, grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott, Servus und Hallo hier aus München, der Landeshauptstadt, der bekloppten Podcast mit dem Johannes. Hi. Der Kai ist auch anwesend. Servus, diesmal und sogar in Farbe, ja? Ja. In Farbe und live. Live. Ja. Ich würde ihn auch gerne mal in Schwarz-Weiß sehen. Mich in Schwarz-Weiß? Ja. Wie heißt der Film? Pleasantville. Pleasantville. Ja, stimmt. Genau, ja, wir sind vollzählig und wir sind online und wir strömen live in die Welt unter derstammtisch.de/live. Also wer uns zuhören mag, ist jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr dazu aufgerufen. Aber vielleicht hört uns ja im Laufe der Zeit noch jemand. Bisher ist es niemand. Aber die Anon01 heißt Left the Chat. Okay, aber die... That's me. Okay. Aber die Idee wäre, dass wir das in Zukunft immer... live. Genau, streamen. Also genau, für uns ist es kein Zusatzaufwand und Eben. Wer Lust und Spaß dran hat, der kann. Und das nächste gerne. Mal werden wir es auch früher ankündigen, sodass es doch vielleicht irgendjemand mal schafft. Oh nicht, okay, alles klar. Doch, natürlich. Das machen wir. Dass wir einfach mal vielleicht ein paar Live-Hörer haben. Mhm. Genau. Dann erklären wir schnell noch was zum Episodenbier, das heute etwas kläglich ausfällt. Ja. Der Kai war eigentlich dran, der ist ja heute hier bei uns in München. Und hat es dann leider vergessen mitzuschleppen. Ja, ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe diverse Biere. Ich habe, ohne jetzt dem Bier vorgreifen zu wollen, ich hatte Samstags war ich einkaufen und war ich in einem Globus und der ist für so einen großen Supermarkt eigentlich relativ gut ausgestattet. Und da habe ich eine Kiste gekauft, 10 05er Biere, speyerische Schlossbiere, also aus Schlossbrauereien. Und da werde ich dann das nächste Mal eins vorstellen. Aber wie gesagt, leider vergessen. Und deshalb gibt es jetzt die Alternative, Joe. Ja, ich habe hier aus dem Kühlschrank von einer alten Aufnahme ein Eigener Jahrhundertbier gefunden. Mhm. Da war allerdings schon im November abgelaufen. Aber man muss sagen, ich bin ja da sowieso immer. Ich denke mir, Biere halten länger, als das da hinten drauf steht. Vor allem, wenn es im Kühlschrank war. Und es hat beim Öffnen äußerst stark geschäumt und roch ein wenig komisch, aber es schmeckt noch durchaus passabel. Okay. Also klassische Flaschengärung sozusagen, ja. Allerdings, also ist okay. Schmeckt nach wie vor wie ein Eigener Jahrhundertbier. Hatten wir das hier, haben wir das letzte, also hatten wir das schon mal? Wir hatten das irgendwann mal. Das Jahrhundertbier oder hatten wir das normale Eigener? Also ich glaube, dass ich damals einige, habe ich verschiedene Eigener? Wir hatten drei. Drei verschiedene. Wir hatten dieses Kärterbier. Mhm, genau. Dann hatten wir das Eigener Jahrhundertbier und was gibt's noch? Eigener Helles. Normale Helle. Wahrscheinlich ganz normale Helle. Ja. Aber grundsätzlich ist es auch nicht so tragisch, dass wir das heute vergessen haben, weil wir sind alle etwas kränklich. Richtig. Der Jens trinkt heute gar kein Bier, denn der ist noch richtig krank. Also so klar, ihr seid kränklich, ich bin ja nie krank. Du bist Kai ist nie krank. Kai ist nie krank. Aber ich muss noch Auto fahren. Ja, genau. Von daher. Und ich habe heute den ersten Tag kein Antibiotika mehr in mir. Ich trinke gemütlich ein ruhiges Bierchen. Der Fischi, der deckt sich auch schon ein bisschen zu. Das ist ein bisschen ein bisschen kalt hier, aber passt schon. Sieht auf jeden Fall stylisch aus, so eine Oma-Bettdecke. Ja. Nein, man muss halt auch zu seiner Hässlichkeit stehen. Wisst ihr, wie man zu so einer, ja, wie sagt man denn? Quilt? Quilt? Nee, wie man dazu in Hessisch sagt? Nee. Das ist eine Kolter. Sagt euch das was? Nee. Das ist irgendwie so ein Begriff, den kennt man nur, wenn man irgendwie da, ich weiß nicht mal, ob das was spezifisch Hessisches ist oder ob das was sogar nur was ist, sogar aus der Region, wo ich herkomme, ja. Okay. Aber meine Oma hat immer gesagt, das ist eine Kolter. Und was heißt das übersetzt? Ja, Kolter ist halt hier so eine, ja, so eine Couchdecke. Ja, das ist, das sagt man so Kolter zu, irgendwie so. Aber es hat keinen näheren. Ich weiß es nicht, müsste mal fragen, ja. Übertragenen. Nee, keine Ahnung, ist halt auch. Wird von Generation zu Generation an die Enkeltöchter. Und jeder strickt ein neues Bildnis. Ja, das Lustige ist, müsste ich mal mitbringen, kam meine Mutter letztens mit um die Ecke, hat sie irgendwie geschenkt bekommen, so ein Kartenspiel, also oder ein Quiz, wo praktisch dann im Westerwälder Dialekt was gesagt wurde, also ein Spruch, und was das übersetzt heißt in Hochdeutsch, ja. Mhm. Okay. Ich hatte ungefähr eine Trefferquote von 15%, ja. Das gibt's doch gar nicht, ja. Das war wie, als wenn jemand mit mir in Fremdsprache reden. Ja? Echt? Ganz krass, ja. Okay. Also habe ich echt. Also, was heißt Fremdsprache? So richtig Fremdsprache oder so? Nee, du einfach. Also du hast wirklich begrifflich nicht mal Richtungen erraten? Begrifflichkeiten, die einfach, wie okay, gesagt, wenn ich dir gesagt hätte, was ist eine Kolter, was hättest du dann, da hättest du gar nichts mit anfangen können. Aus dem Nix heraus, ja, ja klar. So. Und ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch, wenn jemand so richtig derbe Niederbayerisch spricht, versteht ihr das? Also es gibt schon Regionen, da wird es ein bisschen schwieriger für mich. Ja. Aber eigentlich so im Groben, es gibt schon so ein paar Uraltwörter, also die auch einfach gar nicht mehr so im normalen Gebrauch sind. Ja. Und da wird es dann schon eher schwierig. Da weiß halt einfach nicht, was soll das sein. Aber vom Verständnis her oder halt von der Sprachfarbe, das ist genau, das eigentlich schon. Ja, das ist, also habe ich eigentlich auch, verstehe ich die meisten Dialekte, aber wenn die dann wirklich so Begrifflichkeiten verwenden, die du einfach. Die es nicht mehr gibt. Die Familie meiner Freundin, die kommt ja da oben aus dem Fränkischen her. Mhm. Und die haben tatsächlich so ein bisschen. Mütterlicherseits aber nur, oder? Mütterlicherseits, genau. Und die haben. Habe ich das Gefühl, so Familienbegriffe geprägt im Laufe der Zeit, ja. Okay. Die Mama von der Caro, die haut da manchmal irgendwie so Wörter raus, die habe ich noch nie gehört, ja. Ich so, was heißt denn das jetzt? Und meint die Caro so, dies und das? Ich habe jetzt halt überhaupt kein Beispiel. Ja, ja, ja. Ist doch klar, was fragst du denn so blöd, so ungefähr? Ja, ja. Muss man doch wissen. Warte, aber das muss man wissen. Ein Lauf und Nundala. Ein Lauf und Nundala. Ein Rauf und Runter. Leiden. Ja, aber was soll aber das was sein? Was soll das sein, ja? Ein abgesenkter Gehsteig. Was? Ein Lauf und Wunderland. Ja, das ist dein Ernst. Das ist garantiert nicht ein offizieller Freckschlauch. Abgesenkter Gehsteig. Nee. Abgesenkte ein Lauf und Nundala. Ja, aber da wussten sie halt nicht besser, was ihnen da einfallen soll, was man dazu sagen soll. Also hat man halt selber was. Ja, klar. Erfunden. Ja. Oh, ist lustig. Wacker, wacker, das ist ja. Aber ja. Ich mag ja dieses mit Sprache so rumspielen schon gerne. Das finde ich auch an dir immer so gut, Kai. Inwiefern? Du hast ja auch dann immer so. So ein paar Begrifflichkeiten. Klopper. Die keiner sonst so zuordnen kann, ja. Das Beste war, das muss ich jetzt noch über den Kai erzählen. Wir haben uns ja in Nürnberg kennengelernt. An der Uni. Und neben der Uni gab es dann irgendwann mal einen Eisladen. Ja, so ein Schickimicki-Eisladen. So ein Schickimicki-Eisladen. Aber sehr lecker. Schön so Sahne-Eis halt. Mhm, mhm. Teuer, aber sehr, sehr gut. Und dann gehen wir da rein, irgendwie zu dritt oder zu viert. Ich glaube, zu dritt waren wir. Und der Kai, ganz euphorisch, ich hätte gern zwei Belgische Schoko. Und ich glaube, der Carsten ist, glaube ich, so abgebrochen. Ja, der Carsten, ich glaube, der hat sich weggeschmissen. Der konnte sich nicht mehr halten. Seitdem sage ich auch immer, ich hätte gerne zwei Kugeln Schokoladeneis. Ja. Zwei Belgische. Ich glaube, das Belgische hat ihn wirklich aus der Bahn geworfen. Das Schoko war dann ganz egal. War schon wieder wurscht. Ja. Ja, eigentlich ist das auch lustig, weil Belgische, das suggeriert ja irgendwie so eine riesen Eiskugel. Ja, irgendwie so, das ist ja irgendwie dafür mit so einem Belgische. Der Ball. Er sagt mal halt im Hessischen, sagst du halt nicht, ja. Ich hätte gern zwei Kugeln Schokoladeneis, sondern sagst du, hey, ich hätte gern zwei Belgische Schoko. Mhm. Aber es war sehr lecker Eis. Wie hieß das nochmal? Contiki? Hieß die Eisdiele, oder? Ja, irgendwie so ähnlich. Wie so, für mich klang das damals schon wie so ein Schickimicki-Cocktail. Weiß aber eigentlich gar nicht. Gell? Das, wie heißt die Straße nochmal, wo die Uni ist? Lange Gasse. Lange Gasse, genau. Stimmt gar nicht. Die Uni ist in einer langen Gasse, aber die Straße, die da reingeht, war obere. Nee. Nee, das ist schon die lange Gasse. Mm-mm. Nee, die lange Gasse ist oben. Gasse ist oben. Okay. Egal. Auf jeden Fall war das sehr leckeres Eis. Ich weiß auch nicht, ob es noch gibt, aber es war echt gut. Aber ich glaube, damals hat das Bällchen schon, oder die Kugel schon. Das Belgische. Das Belgische hat, glaube ich, schon damals 1,50 € gekostet. Was? Oder so. Ja, ja. Das kostet ja nicht mehr hier bei uns im teuren Rotkreuzer Sacletti. Wollte ich jetzt nochmal fragen. Da hatte ich gestern die Diskussion. Da wollte ich heute eigentlich noch hin. Und zwar kamen wir auch, ich war gestern. Nicht auf, oder? Mit Freunden. Sacletti hat noch nicht offen. Mit Freunden essen. Und dann kamen wir auch auf Eis, weil ich gesagt habe, ich esse noch so ein gemischtes Eis zum Nachtisch. Habe ich dann nicht gemacht, aber. Und da kam es auf Eis und dann, wie hieß das? Ballabini? Ballabini. Und das ist doch auch in der Nähe von den Museen da, vom Deutschen Museum oder wie das heißt. Nee, nicht vom Deutschen Museum, von der Pinakothek. Mhm. Und dann kamen die aber um die Ecke mit, haben gesagt, nee, man muss zum verrückten Eismacher gehen. Ja, gut, der verrückte Eismacher macht halt. Der macht, da habe ich. Weißwurst-Eis, ja, Bier-Eis, Pizza-Eis, Cheeseburger-Eis. Ja. Gyros-Eis. Ja, also irgendwo hört es auf. Ja, nee, aber das normale Eis, was er macht, muss wohl auch sehr lecker sein. Ja, das ist bestimmt auch gut. Ich weiß, ich war da noch nie. Ich war da auch noch nicht, nee. Das ist doch gar nicht. Wo ist denn das? Also bei mir am Rotkreuzplatz gibt es halt 3 Eisdielen genau gegenüber. Okay. Und insofern habe ich nie das Bedürfnis, irgendwo extra hinzufahren, weil ich denke mir, also ganz ehrlich, so viel Unterschied schmecke ich dann da auch nicht. Das geht mir wie bei Wein. Ob der jetzt 20 Euro kostet oder 200, ist mir egal, merke ich nicht. Ja, ich glaube, man auch nicht. Ich unterstelle ja immer, also ich bin ja auch kein Weintrinker und bin auch kein Experte, was das betrifft, aber ich unterstelle ja auch immer, dass du, und das bestätigen auch die meisten Leute, dass du irgendwie den Unterschied schmeckst zwischen einem 5-Euro, also eine Flasche 5 Euro und 20, aber zwischen 20 und 200 ist einfach der Hebel nicht mehr so da. Naja, also der Hebel, da glaube ich, ist definitiv auch nicht mehr dann so. Das ist alles so ein bisschen. Keine Ahnung. Wein-Voodoo, ja. Aber also bei uns, der teuerste in der Gegend ist der Sacletti. Und das ist sehr lustig, weil es sind noch 2 andere, genau eigentlich 50 Meter davon daneben. Und aber im Sommer, der Sacletti, da stehen sie dann in der Schlange bis 200 Meter mindestens. Den gibt es halt aber auch schon seit wirklich Ewigkeiten, oder? Den gibt schon immer, ja. Und ich finde sogar das andere bei den anderen, wo du nicht anstehen musst, geschmacklich irgendwie besser. Vielleicht ist es einfach nur für mich psychologisch, weil ich einfach hingehe und sofort ein Eis in der Hand habe. Und irgendwie schmeckt es mir dann besser. Also da muss ich ja ganz. Und kostet sogar 10 Cent weniger natürlich. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass ich da eine ganz niedrige Schmerztoleranzgrenze habe, was Anstehen betrifft. Ja, das packe ich überhaupt nicht. Da kann ich nichts. Also das kann noch so was Tolles sein, da. Ich wäre nicht bereit, für ein Eis eine halbe Stunde anzustehen. Nee. Vergiss es. Würde ich nicht machen. Verstehe es auch nicht. Ich mache das auch ganz konsequent, wenn ich irgendwo hingehe und ich merke, da ist eine Riesenschlange, sag ich, schönen Tag noch, gehe ich weiter. Das mache ich nicht. Echt? Nee, Schlangen kann ich auch nicht ausstehen. Das ist, das finde ich Zeitverschwendung. Das ist einfach bescheuert, ja. Also das Einzige, wo ich jedes Jahr leider anstehe und relativ lang warte, ist halt die Wiesen. Ja. Weil wir das immer nur hinbekommen, dass wir samstags uns treffen und dann musst du halt morgens davor stehen. Ja. Bitter, ja. Und das ist halt das einzige Mal im Jahr, wo ich wirklich sage, okay, ich bin nicht mal bereit, hier eine halbe, dreiviertel Stunde in Warten zu investieren. Aber ansonsten, nee. Besorgt euch doch mal einen Tisch, wenn ihr das eh jedes Jahr einmal macht. Ja, wir sind ja jetzt gerade dran. Wir haben das dieses Jahr jetzt mal dran gedacht und haben jetzt gerade angefangen zu, den Versuch gestartet zu reservieren. Bei vielen kannst du es noch nicht. Die Problematik ist halt, dass du es fürs Wochenende reserviert. Wochenende ist schwierig. Und dadurch, dass wenn die Leute, mit denen ich dann zumindest dann an dem Tag aufs Oktoberfest geht, das sind ja Leute, die kommen von überall her, teilweise aus, was weiß ich, aus Frankreich oder ich weiß. Klar. So, das heißt, die kriegst du nicht koordiniert, dass du unter der Woche mit denen alle Urlaub Mittags haben. Das ist es. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Aber ansonsten, das Problem ist doch auch, wenn du eine Reservierung hast, ist die doch mal irgendwie meistens 3 Stunden, oder? Nee, ja, aber es kommt auch an. Also du hast halt, es gibt halt 2 Reservierungen. Von mittags bis um 6 und von 6 bis Ende. Das sind halt die 2 Slots, die du kriegen kannst. Mittags bis 6 ist einfacher zu kriegen als abends, und Wochenende ist sowieso scheiße. Finde ich aber auch entspannter. Das ist ja dann auch dann, also ganz ehrlich, wenn du 3,5 Stunden auf der Wiesn warst, dann hast du eigentlich auch schon genug, ja. Weil das ist ja das Problem. Wir sind da immer morgens, wir gehen dann da rein, sind um 8:45 drin, ja, und wir ziehen das meistens durch bis abends um 11, ja. Nee. So, und dann bist du aber auch 2 Tage lang gehalten, ja. Das ist ja auch nicht gesund, ja. Also ich persönlich, ich gehe ja sehr, sehr selten auf die Wiesn, wenn dann sowieso nur, wenn ich irgendwo einen Tisch habe. Und diesen ganzen Hey-Baby-Schmarrn, den kann ich eh nicht ausstehen. Also deswegen ist also für mich grundsätzlich mittags eigentlich gemütlicher, weil da ist da noch deutlich weniger von diesem Kram zu hören. Und dann bist du auch abends, weil dann um 6, dann gehst halt nochmal runter und da kannst dich noch irgendwo mal dazusetzen, trinkst noch eine Masse oder auch nicht und bist halt dann um 8 daheim und dann ist alles in Ordnung. Ja. Das finde ich eigentlich geschmeidiger. Ist schon komisch, dass wir mittlerweile hier lieber Zillertaler Schürzenjäger als Helene Fischer hören, oder? Ja, ist mir irgendwie... Also ich mag halt also dieses ganze... Das geht mir auch beim Skifahren auf den Sack, dieses Partygetue. Ist ein Skifahrer? Eigentlich Snowboarder, aber halt so generell, da kommt ja dieselbe Mucke wie auf der Wiesn. Ja, das ist austauschbar. Und das kotzt mich an. Also ich krieg da Zustände bei der Mucke. Das nervt mich einfach so wahnsinnig. Kann ich total verstehen. Ich bin da voll und ganz auf deiner Seite. Also ich muss auch ganz ehrlich trotzdem sagen, will ich demnächst Skifahren lernen. Ich sag das jetzt, glaube ich, schon zum 10. Mal 10 Jahre hintereinander. Ja. Also ich würde ja auch gerne, also ich bin mal früher zwei, dreimal Skifahren gewesen. Mit Deppenhügel. Und kam da den, kam auch irgendwie schon runter. Kam auch irgendwie runter. Aber wie gesagt, was mich da total reizen würde, und dafür musst du es aber wirklich können, wäre halt so Skitouren gehen, ja. Ja, da musst du halt mal anfangen. Mit Lernen meine ich. Ja, gut. Ist halt alles immer ein bisschen schwierig. Limburg bietet halt nicht so das, nicht ja, so das, schwierig. Nicht so das Skigebiet, ja. Kannst du beim Thebals den Domhügel runterfahren, ja? Jo. Habe ich jetzt übrigens kurzes Update zum Thema Thebats und Limburg, ja? Kurze Lokalpresse. Er wurde geächtet. Nee, der ist ja schon lange weg. Der ist ja jetzt dann in Rom, hat er ja eine Stelle bekommen. Aber. So wie ein bisschen, muss man sagen, wie bei Ex-Wirtschaftsmanagern, die irgendwo versagt haben. Irgendwo kommen sie auch. Dann gehen wir halt zum BER oder so, wenn ich sonst nichts kann. Dann, oder wechsel halt zu NBW, keine Ahnung, was soll's. Nee, auf jeden Fall wird jetzt der Bischofssitz, solange es keinen neuen Bischof gibt, wird jetzt wohl von der Diakonie vermietet. Aha. Also für Veranstaltungen kannst du es wohl mieten, ja. Naja. Da war jetzt die Woche, war das erste Mal praktisch auch der eigentliche, das Wohnhaus wohl für Besucher geöffnet. Ja? Ich war noch nicht drin. Ja? Ich hab alles vergoldet. Ich habe in der FAZ, haben die nochmal eine große Bilderstrecke gezeigt. Also was ich ja ziemlich geil finde, ist das in Stein gemeißelte Namensschild, also Klingelschild sozusagen. Ich hab das, hast du Bilder gesehen? In der FAZ, muss man gucken, faz.net/Thebats fuck you all. Nee, also ist schon, also der hat schon stylische Sachen sich da rein. Ist ja schon lang her eigentlich, aber um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen, verstehe ich immer, das muss doch irgendwer abgesegnet haben, weil der kann ja nicht einfach sagen, ach, das kostet jetzt einfach. Ja, wie gesagt, das hatten wir, glaube ich, damals schon mal andiskutiert, der hatte da irgendwie, gab es da wohl in den Gremien, gab es gewisse Limits, die halt du alleine entscheiden konntest oder wo du nicht die nächste Eskalationsstufe machen musst. Und die haben das irgendwie so in Chargen gepackt gehabt, ja, sodass er dann immer so heimlich. Also nicht auf einen Schlag 35 Millionen, sondern hier mal 500.000, da mal eine Million. Und dann checkt es keiner so richtig. Genau, so. Das hat er schon schlau gemacht, der Typ. In meiner Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich ja gelernt, wie man Geldwäsche betreibt. Wie man Geldwäsche erkennt. Ja. Ja. Und es gibt halt so Meldegrenzen für Geldwäsche. Ich habe das leider nicht mehr parat, ist schon 15 Jahre her. Aber da ist es eben auch so. Ja. Also die Schlauen, die machen es halt irgendwie, die gehen halt zu. Salamitaktik. Genau, 13 verschiedenen Filialen mit 13 kleineren unterschiedlichen kleineren Beträgen. Ja. Auch nicht irgendwie einen Euro drunter, sondern halt 1.000 Euro drunter oder. Ja, so wie man krumme halt Beträge halt, ja. Halt immer schön nur mit 15.000 Euro in die Schweiz fährt und nicht irgendwie gleich mit 100.000. Ja gut, mit der Schweiz, das ist jetzt auch mittlerweile schwierig, ja. Schwieriger. Allein schon, was du da an Geld verlierst, ja, wenn du da jetzt in Franken tauschst und so. Das war früher. Ja, ist immer eine Frage, mit was du es vergleichst halt, ja. Ja. Naja, aber Jens, du hast noch irgendwie Brauereitage in München? Ja, richtig. Oder? Wir haben uns jetzt hier richtig verquatscht. Das fand ich ja jetzt echt nett. Ich wollte noch darauf hinweisen, es gibt in München nicht nur Landeshauptstadt des schönen Staates Bayern, sondern auch Weltbierhauptstadt, die Braukunst. Das ist eine Messe über Craft, Brauerei und was ist der Untertitel? Internationales Festival der feinen Biere. Mhm. Das ist jetzt, so wie ich das verstehe, ich war leider noch nie dort, aber wann ist die? 6. bis 8. März, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Wo findet das statt? Also wo ist das, auf dem Messegelände irgendwo? Oder? Nee, im MVG-Museum. Also das ist eigentlich die alte Messe. Okay. Früher war da die alte Messe und das wurde dann, nachdem es die neue Messe gibt, umgebaut. Und da ist ja noch die Kongresshalle und so und MVG-Museum. Also ich gehe davon aus, dass es in der Kongresshalle sein müsste, beim MVG-Museum, weil das MVG-Museum ist ja voll. Also da kannst du ja das stimmt, da ist ja alles voll mit Fahrzeugen. Ja, wäre auf jeden Fall. Also gehe ich davon aus, dass es in der Kongresshalle ist. War da schon mal jemand von euch? Oder findet das erste Mal statt? Nee, das war schon mal. Also ich kann mich daran erinnern, dass das schon mal war. Du warst auch schon mal da, Joe? Nee, ich war noch nicht da. Aber ich glaube, meine Schwester war letztes Jahr. Mit dem Andi. Genau. Genau, der hat mich nämlich gefragt, ob ich hingehen will. Mhm. Also was ich halt cool finde, ist, dass da wirklich auch so kleine Brauereien irgendwie ausstellen, offensichtlich. Ja, und auch sehr viel internationaler Kram, also ja. So richtig. Aus Liechtenstein. Das ist schon schön. Das Metbier Golden Dark aus Österreich. Also wenn wir gerade da wieder über Biere sprechen, da muss ich mal eine Empfehlung aussprechen für die Münchner. Ich war vor 3 Wochen, ich glaube vor 3 Wochen war ich auch hier unten. Mhm. Und da waren wir abends im Taphaus. Mhm. Das ist da, Joe, helf mir, wie U-Bahn-Station, Ostbahnhof, da nee, Ostbahnhof. Sehr, sehr urig, hat mir unheimlich gut gefallen. Hat so ein bisschen so den Charme von so einem alten Fabrikgebäude, obwohl das überhaupt nichts damit zu tun hat, aber innen drin, so offene Kachelwände und so weiter. Ja. Und haben echt sage und schreibe, ich glaube, über 200 Biere und ich glaube, über 40 Sorten Bier vom Fass. Ja. Und wirklich lecker. Und auch die Leute, die da, sag ich mal, dich bedienen, geben die auch Empfehlungen und so weiter. Da waren wir den einen Samstag und haben dann da, ich glaube, ich habe so 6, 7 kleine Biere probiert und auch echt leckere Sachen. Ich habe fast nur IPAs geprobiert. Mhm. Ja. Und das war so lustig. Wir waren noch mit ein paar Bekannten da. Und die Regine, die habe ich dann das IPA probieren lassen. Ich sag, was ist das denn für eine Scheiße? Schmeckt ja total. Ja, so. Weil das ja so extrem bitter ist. Ja, wenn ja. Ein Bier, aber also wenn man nur Helles kennt oder ja, so. Ja. Und dann. Also die ist echt eine leidenschaftliche Biertrinkerin auch. Aber die ist dann eher so für ein Dunkles zu haben. Ja, wenn man sowas noch nie getrunken hat. Und dann, wenn du dann das IPA trinkst, und ich finde das halt einfach, das ist schon, hat schon was, ja. So. Ja, ja. Und also da wäre wirklich was, es hat mich sehr so an diese, an meinen Kalifornien-Urlaub erinnert, irgendwie so. Mhm. Weil die auch viele amerikanische Biere da hatten, skandinavische Biere, britische Biere. Also es war echt sehr, sehr nett, ja. Also kann ich jedem nur empfehlen, da, der sich für Bier interessiert, ist das echt ein schöner Laden. Also Essen gibt es da nicht wirklich was, also man sollte vorher was gegessen haben, da gibt es irgendwie so nur so ein bisschen Dips und ich glaube Chili kannst du da essen, aber okay. Warst du schon mal da, Joe? Ich war schon mal da, ja, wenn man Lust hat, sich abends mal diverse unterschiedliche Biere reinzuziehen und unterschiedliche Geschmäcker vor allem, weil es einfach wahnsinnig große Auswahl hat, dann ist es absolut cool da. Ja. Und wenn man nur ein Bier trinken will, dann ist es da zu teuer. Ein bisschen viel, oder? Nee, dann ist es auch zu teuer, weil da gibt es halt spezielle Biere und halt die kommen halt dann auch von weit her, die kosten natürlich auch immer ein bisschen mehr. Wobei das auch geht. Also ich glaube, ich habe 6 oder 7 Bier getrunken und hatte noch eine Brezel mit Dip gegessen und ich glaube, ich habe 35 Euro bezahlt. Also ist schon teurer, aber... Aber man kann auch im Tegernsee im Tal über den Tisch gezogen werden. Für 4,30 Euro kriegt man da ein Bier. Das ist eigentlich ganz normal. Im Tegernsee im Tal war ich mittags, bevor wir abends dahin sind. Ja. Da waren wir an... Das ist ein Drecksladen. Er ist halt so ein bisschen... Er ist halt der Touri-Falle. Ja, er ist halt so ein bisschen neobayerisch eingerichtet. Man versucht so ein bisschen halt auf bayerisch schick zu machen. Ist alles nagelneu. Ist halt null gemütlich. Aber. Aber es gibt halt Tegernsee, ja. Es geht noch schlimmer. Noch schlimmer. Geht niemals zum Augustiner am Platzl. Da waren wir schon mal, ja. Da waren wir und das war eine Frechheit. Da geben die habt ihr einen Stammtisch gemacht gehabt? Da haben wir einen Stammtisch gemacht. Mhm. Mini-Portion oder was? Mini-Portion Käsespatzen für 9 Euro plus Beilagensalat. Und das macht mich fertig, ja. Da kriegst du dann einen Beilagensalat, war halt so ein Blattsalat mit einer Gurke drauf. Aber ich denke mir halt immer, was erwartet man an den Orten, weil das sind halt die Touri-Plätze. Ja. Und dass da nichts Besseres geboten wird oder halt, dass es da genauso abläuft, wundert mich eigentlich nicht. Und wenn man halt von hierher kommt, dann sucht man sich halt eigentlich nicht das nicht ja, aus, um da hinzugehen, weil es gibt halt einfach bessere Also Optionen. Wo ich das erste Mal war, mit dem Jens auch damals, und da waren wir gestern Abend auch wieder, da muss ich echt sagen, das ist echt super. Obwohl es von außen halt nichts hermacht, aber es ist innen drin schön und wirklich gutes Essen und preisgünstig, meiner Meinung nach, ist das Lindwurmstübel. Ja, das ist super. Direkt bei der Wiesen da. Mhm. Ich war da jetzt, weil Freunde da gerade um die Ecke wohnen, waren wir gestern Abend und das ist extrem günstig. Ja. Und das ist halt noch so eine typische 3,20 oder 3,70. Das ist halt noch so eine typische Schwemme einfach. Ja. Also das ist halt noch für die Arbeiterklasse einfach so eine. Ja. So, und das Essen ist echt super. Die haben jeden Tag eine Tageskarte mit Riesenauswahl und so. Ich habe da gestern ein Kalbschnitzel gegessen, eine Riesenportion. Ja, es war, boah. Was auch super, ich hab wieder Hunger, ja. Was auch super fair ist, ist der Augustiner direkt bei der Brauerei an der Landshuter Allee oder was da ist. Da ist das Essen auch günstig, schmeckt gut. Das Bier kostet unter 3 Euro. Unter 3? Ja, aber da ist abends immer voll. Natürlich, aber wo ist es abends nicht voll? Ja. Also das ist schon, also wenn mein Lieblingsbayerisches Restaurant ist die Burg Papenheim im Glockenbach. Super. Okay. Da ist also der Wirt, der ist da jeden Abend drin, der ist super nett. Der Laden ist auch immer voll, weil er halt einfach Qualität hat. Das Essen schmeckt super. Burg Papenheim ist großartig. Okay. Also war ich auch noch nicht. Da sollte man auf jeden Fall mal, wenn man Bock auf bayerisches Essen hat, ist das. Okay. Und gemütliche. Müssen wir schon, wo wir das nächste Mal hingehen, oder? Ja. Wo ich gestern Abend auch noch war, auch eine Empfehlung, was ich echt lustig fand. Wir waren gestern Abend, nachdem wir dann noch essen waren, wir wollten nur noch mal weiter. Und dann war eine Freundin war noch da, die lebt eigentlich in Hamburg. Die hatte gesagt, ja, hier der Laden, da hat früher mal meine Schwester irgendwie bla bla bla gearbeitet, keine Ahnung. Der Rennsalon. Sagt ihr das was? Nee, sagt mir nichts. Ich weiß, ich kann nicht. Rennschwein Rudi Rüssel. Nee, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das genau war. Wir sind da gelaufen vom Lindwurmstübel, sind wir vielleicht eine halbe Stunde, na, noch nicht mal 20 Minuten gelaufen. Also es war auch da Sendling, die Gegend. Mhm. Baldestraße ist er. Mhm, das ist im Glockenbachviertel. Das ist. War früher mit Sicherheit so eine abgefuckte Eckkneipe mal. Also so ist das Interieur, aber mit ganz jetzt so halt auf bisschen hip gemacht, ja. Total angenehm. Gut, wir waren die ersten Gäste, wir sind da reingefallen um 8:30 oder sowas. Die haben sagen, guck, das kommen wir vom Mond. Was macht ihr denn schon hier? Aber war ein extrem lustiger Barkeeper, haben einen leckeren Moskau Mule getrunken oder zwei. Und wurde dann auch später voll und ganz abgefahrene Musik, da lief irgendwie so. Arabische Klänge kamen da so, also Musik, die ich noch nie gehört habe, aber echt gut. Also ist auch, wenn man mal so ein bisschen was anderes haben will, fand ich das sehr nett. Also würde ich wieder hingehen, ne? Okay. Also ganz mini. Das Ding ist, okay, ist halt ja. Ein große, so eine runde Bar praktisch, also so oder so eine rechteckige Bar. Also kann man mal machen, ja. Mhm. Okay. So viel zum Münchner Nightlife. Ja. Das war ein echter Touri-Podcast heute. Ja. Finde ich gut. Sollen wir denn mal in unsere Themensammlung einsteigen? In Medias Res gehen. Ja. Diesmal auch ein bisschen chaotisch zusammengekommen. Ja. Bleibt nicht aus, ja. Ich würde gerne anfangen mit den armen reichen Investmentbankern, Kai. Ja. Das Thema habe ich auf die Agenda gesetzt. Ich hatte da einen relativ interessanten Artikel gelesen über eben die Investmentbanker in London. Und was die da gesagt haben, ist halt, dass in London momentan irgendwie Kliniken entstehen, also für psychiatrische Behandlung, wo das sich jetzt mehr und mehr durchsetzt, dass da wirklich sich die Investmentbanker aufpäppeln lassen. Therapieren lassen, ja. Mhm. Weil sie irgendwie dem Druck nicht mehr so standhalten und einfach auch das Problem haben, dass nicht mehr die Gehälter gezahlt werden, wie sie früher, beziehungsweise die Boni ausbleiben, sie aber so hohe finanzielle Verpflichtungen haben für, was weiß ich, das Landhaus und was weiß ich, ja. Ja, für ihre Londoner Penthouse-Wohnungen, ja. Die 8000 Pfund in der Woche kosten. Ja, und da wird halt nochmal so diese Klischees des Investmentbankings werden so aufgerollt in dem Artikel mit, was weiß ich, ich arbeite 48 Stunden am Stück und hast du nicht gesehen und ich habe mich gefragt, ja, was treibt einen, das zu machen? Und wenn es dann so weit ist, dass, also sie haben dann auch Beispiele gegeben, dass da auch berühmte CEOs von irgendwelchen Investmentbanken, die dann auch komplett kollabiert sind und dann irgendwie mal erstmal 12 Wochen aus dem Verkehr gezogen wurden und dann erst wieder zurück in die Firma sind und dass da jetzt auch so ein bisschen ein Umdenken stattfindet, dass man halt versucht, eigentlich das nicht mehr so zu glorifizieren, dieses ich opfere mich komplett auf für die Firma, sondern da auch versucht, irgendwie einen anderen Ansatz zu finden. Aber ich glaube, dass das nicht funktionieren wird. Ja. Aber früher war das wohl gar kein Thema, weil einfach genügend Geld da war, sodass man halt wahrscheinlich sich dann irgendwie ablenken konnte oder halt zumindest konnte man halt sagen, meine psychische Verfassung kann ich in Geld aufwiegen und jetzt, wenn das Geld ausbleibt oder nicht genügend ist, dann finde ich scheiße. Weil da gibt es ja irgendwie, also früher war das ja so, vor 10 Jahren, da kamen doch dann so einige Bücher raus von so Ex-Investmentbankern, die mit 35 sich quasi zur Ruhe gesetzt haben, ein Buch geschrieben haben, ein Jahr lang irgendwie durch die Welt gereist sind und dann geschrieben haben, wie scheiße das doch alles ist. Ja. Aber natürlich bis 35 da so hart reingebuckelt haben, dass sie bis an ihr Lebensende nicht mehr arbeiten müssen. Mhm. Also das ist ja generell immer so die Frage. Da haben wir heute Morgen noch beim Frühstück drüber diskutiert, weil es da ist auch eine Freundin, die ist jetzt hier nach München gezogen und gut, die ist jetzt gerade schwanger und wird Mama und so weiter. Aber die war vorher bei der UBS bei der HR und im Bereich Compensation, also Kohle für die Angestellten tätig. Mhm. Und da kam halt auch da drauf und bla bla bla, wie will die da verdienen und so weiter, die Banker. Dann haben wir halt auch alle so unisono gesagt, ja, wenn ich da irgendwie 3 Jahre lang 10 Millionen Euro im Jahr abgezogen hätte, dann würde ich halt sagen, hier, könnte ich mal gern haben. Ja. Ich setze mich jetzt zur Ruhe. Aber ich glaube, dass die meisten Leute, die in diesen Berufen tätig sind, das sind halt einfach Machtmenschen. Und die können einfach dann, also sie können, also das schaffen meiner Meinung nach die allerwenigsten dann zu sagen, ich lass los und komme jetzt mit dem Geld, kann ich den Rest meines Lebens genießen. Also erstens, weil sie nicht mehr diese Aufmerksamkeit haben, nicht mehr wichtig sind. So, und das andere ist natürlich, dass die, das hat sie auch erzählt, dass als eine Zeit lang während der Finanzkrise praktisch die Boni ausgefallen sind, dass dann die Kreditquote an die Mitarbeiter seitens der Bank extrem in die Höhe geschnallt ist, weil die halt einfach sich so einen Lebensstil angewöhnt hat, nicht mehr der halt können. Über die Bonis abgedeckt war. Also was weiß ich, dass die... der Lamborghini vor der Tür, der will auch bezahlt werden, das Skidomizil in St. Moritz und so weiter, ja, dass die also wirklich in die Verlegenheit kamen, sich von der eigenen Bank Geld zu leihen, weil sie einfach den Boni nicht hatten, ja. Aber ist man nicht als Banker eigentlich normalerweise so schlau, dass man, na eigentlich nicht, weil die Banken machen es ja genauso, dass man nicht alles nur über Pump finanziert, sein komplettes Leben, sondern eigentlich damit versucht auszukommen, was man monatlich zur Verfügung hat? Oder ist es spießig, dass man das macht halt der Schwab, der schwäbische Ingenieur und die Banken machen das generell nicht, also macht das der normale Banker auch nicht. Ich glaube, so denken die nicht, ja. So denken die nicht, ja. Aber das ist wirklich interessant, wenn du diesen Artikel liest, dass dann da wirklich so Kliniken entstehen, dass die sich da echt systematisch zugrunde richten. Können, ja? Können die sich diese Kliniken dann überhaupt leisten? Das ist die andere Frage. Ja, aber überleg dir das mal, wenn das so weit ist, dass dein Körper wirklich sagt, hier, es geht nichts mehr und dann machst du trotzdem weiter. Ich weiß nicht, so. Ist doch dumm. Ich meine, ganz ehrlich, da habe ich leider kein Mitleid, weil da muss ich doch einfach die Reißleine ziehen. Ich habe da auch überhaupt null Mitleid. Da muss ich halt dann sagen, also ganz ehrlich, wenn mir das wirklich körperlich schadet, dann lasse ich es doch einfach sein. Aber gut. Ja, ich glaube, also... Das ist immer so schwierig, weil wir reden ja so viel über Klischees. Ja. Klar. Also dieses Gehör, wenn ich 3 Jahre lang 10 Millionen Euro verdienen würde, also das ist halt so eine absurde Denkweise. Ja, weil das ist ja nicht die Situation, vor der, sag ich mal, karrieremachende Angestellte steht. Selbst der in London arbeitet, nicht. Nein, aber es gibt ja schon ein relativ, also natürlich ein ganz, ganz minimaler Promillsatz der Gesamtbevölkerung, der sich in diesem Bereich bewegt. Aber ich sag mal, die Gattung des Investmentbankers, die da richtig viel Kohle verdienen, da reden wir schon über mehrere hundert, die wahrscheinlich irgendwie Millionengehälter rausziehen, eher Tausende, ja? Ja, Tausende wahrscheinlich in London. Und dann fragst du dich halt schon, also warum? Aber über hunderte Leute muss ich mir keine Gedanken machen. Nein, ich sag nur, die Frage, die ich mir halt stelle, warum schaffst du es dann nicht oder warum schaffen es die allerwenigsten zu sagen, hier, ich bin jetzt hier Mitte 30, ich habe irgendwie 50 Millionen Euro verdient. Also die 50 Millionen aber Euro. Das verstehe ich aber nicht, ja, weil das ist genauso, du machst dir doch auch nicht Gedanken über, warum dankt die Queen nicht ab. Nein, warum mache ich mir den Gedanken? Weil ich den Artikel halt interessant fand, ja. Aber das, worauf ich hinaus will, ist, dass das eigentlich, also für mich ist nicht relevant, diese 10 Millionen Leute, ja, weil das sind halt irgendwie niedriger, vierstelliger Anzahl an Leuten, sondern das eigentlich Interessante sind ja die Leute, die normal angestellt sind in so klassischen Consultant Banking. Das kannst du, glaube ich, ziemlich gut übertragen, nämlich auf normale Menschen, weil ich glaube, der allgemeine Mensch hat Schwierigkeiten, sich selbst zu degradieren. Hm. Wenn du mal ein gewisses Level erreicht hast, dann sagst du nicht einfach, ich höre auf, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du arbeitest 10 Jahre lang bei Boston Consulting oder sonst irgendwas verdienst, sagen wir mal, zwischen 150 und 200.000 Euro im Jahr oder sowas, wenn du mal gemütlich machst. Und dann sagst du auf einmal, jetzt habe ich Familie, ich bin irgendwie Mitte 30, Ende 30, ich gehe jetzt in ein normales Angestelltenverhältnis und verdienst auf einmal nur noch 80.000. Ja, ja. Das ist ja mehr als die Hälfte, die dir auf einmal flöten geht. Da zu sagen, das finde ich total in Ordnung. Das, ich glaube, das macht niemand. Und also wenn du diese Stufe erreicht hast, fällt es einem unheimlich schwer zu sagen, ach, ich bin auch mit weniger zufrieden. Weil das ist der Mensch einfach nicht. So ist er einfach nicht gebaut. Ja, ist halt die Frage. Also wie gesagt, wenn wir jetzt über diese extremen Gehälter sprechen, also wo wir dann über Dutzende von Millionen Euro reden. Klar, ich glaube, der Unterschied, den du im Lebensstil hast, gerade wenn du Familie hast, zwischen 80 und 150.000 Euro, der ist wirklich nochmal substanziell. Aber ob du jetzt 5 Millionen Euro verdienst oder 15 Millionen Euro. Ich glaube, wahrscheinlich. Also was, Gefühl. Was machst du dann noch? Also, was kaufst du dann noch? Aber also, das Gefühl, wenn du im Kopf anfängst, ist Yacht, das gleiche. Yacht und Jet und so, na gut, dann klar, dann brauchst du wahrscheinlich auch 50 Millionen im Jahr. Ich weiß ja nicht. Es gibt, aber das es Gefühl gibt, im Kopf, diese Deklaration ist das gleiche. Wir haben doch letztes Mal schon drüber gesagt, es gibt halt immer noch jemanden, der im Yachthafen von Monaco eine längere Yacht hat. Einen längeren Penis hat. Ja, und vor allem das Gefühl im Kopf, ich degradiere mich jetzt selbst. Ja. Das ist ja immer das Gleiche. Das musst du erstmal überwinden können. Du musst sehr mit dir selbst im Reinen sein und sehr selbst in dir ruhen, ja, dass du sagst, okay, ich bin da nicht. Weil ja, du bist ja einfach weniger wert auf einmal. Du bist ja dir ja, direkt das, weniger wert. Das ist halt, ja, wenn ich mich über das Geld definiere. Ja, natürlich. Und das macht ja eigentlich die meisten Menschen tun das dann. Also gerade in solchen Berufen machst du das natürlich. Ich verdiene 50.000 mehr als du, also bin ich natürlich, ich bin eine wichtigere Person. Weil deswegen verdiene ich ja auch mehr. Sonst wäre ich ja nicht wichtiger. Ja. Sonst würde ich nicht mehr verdienen, wenn ich nicht so wichtig wäre. Und dann bist du auf einmal weniger wichtig. Ja. Und ich glaube, für viele ist es schon schwierig, also zu sagen, irgendwie meine Freizeit oder sonst irgendwas ist mir mehr wert als das Geld, das ich verdiene. Kann gut sein, ja. Also vor allem, weil du auf einmal nicht mehr so wichtig bist. Ich kann es halt irgendwie, das sind so halt so Gedankengänge, wo ich sage, einfach kann ich nicht nachvollziehen, ja. Also das müsste ja so zugrunde richtet. Aber jedem das Seine, ja. Ja. Ich glaube, die meisten Leute merken das nicht, dass sie sich zugrunde richten. Also ich habe bei mir in der Arbeit kenne ich jetzt 2-3 Leute, die Burnout hatten. Mhm. Die haben das nicht gemerkt, bis es einfach zu spät war. Die lagen halt plötzlich schweißüberströmt in der Früh im Bett und konnten nicht mehr. Mhm. Die haben das nicht gerafft, dass sie eigentlich, das Lustige ist, ein Kollege von mir, der neigt so zum Stapeln, zum Papierstapeln. Mhm. An seinem Arbeitsplatz. Und irgendwann ist der Stapel immer größer geworden, ja. Und dann haben schon gesagt, hey, baust du dich jetzt ein? Stimmt da nicht, bei dem Typen. Baust du dich jetzt ein? Zum Joke hast du es so gemeint. Praktisch. Ja, genau. Und irgendwann war der da mal 6 Wochen nicht da oder 2 Monate. Mhm. Ja, dann war klar, warum der Stapel immer größer geworden ist. Weil er es einfach nicht mehr hinbekommen hat. Ja. Wie funktioniert das eigentlich dann bei euch in der Firma? Wer bezahlt ihn? Also ist es vollkommen... Ja, 6 Wochen musst du als Arbeitgeber bezahlen, danach zahlt die Krankenkasse. Okay, genau. Aber die Krankenkasse zahlt ihm ja nicht sein. Nee, du kriegst dann nur noch ein gewisses, ich glaube 60% des Nettogehaltes. Ja. Aber auch mit einer Deckelung, ich weiß nicht, wo das genau ist. Ja, das weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Ja. Ich bin da glücklicherweise noch nicht in die Situation gekommen, da nachrechnen zu müssen. Mhm. Aber es gibt dann auch irgendwie so wieder Eingliederungsprogramme und dann kannst du so stufenweise wieder anfangen. So. Das ist eigentlich schon ganz gut, habe ich das Gefühl. Aber wenn wir von einem Kollegen sprechen, dann hat er ja quasi so eine ähnliche Aufgabe wie du, wahrscheinlich. Mhm. Warum machst du dann immer so einen entspannten Eindruck? was macht er falsch, dass er da sich so abrockt? Ich glaube, das ist Anlage. Ich glaube, das ist wirklich größtenteils Anlage. Weil ich weiß jetzt nicht, also ich kenne ja dich recht gut und ich weiß, du arbeitest keine 70 Stunden die Woche. Nö, hat er auch nicht gemacht. Hat auch nicht gemacht, aber der ist halt, der hat sich halt unglaublich Druck gemacht, ja. Ja, ich glaube, das ist wo faktisch gar kein Druck vorhanden war. Das glaube ich, das gibt schon viele Leute, die machen sich selbst so und setzen sich unter Stress. Und es gibt auch viele Menschen, die neigen zur Selbstausbeutung. Mhm. Also ja, ich glaube, gerade wenn du vielleicht nicht so das soziale Umfeld hast, wo dann einfach Leute von dir einfach für also Anwesenheit fordern. Also gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, Kinder, Familie hast, dann hast du ja schon mal einfach regulativ. Ja, das einfach. Also ich habe das auch mal mitbekommen bei einem Kollegen. Und der war, der ist 5 Jahre älter als ich und der ist auch verheiratet, hat 2 Kinder und das war, ist jetzt auch schon 5, 6 Jahre her. Und der war, hat auch ziemlich steil Karriere gemacht und wurde dann von dem Office in Offenbach nach, hat er eine Karrierechance gehabt, nach Erlangen versetzt. Und hatte aber praktisch die Familie, wollte er komplett da in der Frankfurter Gegend lassen und ist dann unter der Woche allein dahin. Und der hat halt auch total überzogen, hat sich dann da total reingesteigert, weil er hatte ja abends nichts Besseres zu tun. Ja, und saß dann halt da irgendwie jeden Tag 12, 13 Stunden im Büro und ist dann halt auch irgendwann komplett umgegangen, hat auch Burnout gehabt und war dann erstmal 2 oder 3 Monate außer Gefecht. Ja. Und das ist, glaube ich, dieser Hang zur Selbstausbeutung, den haben schon viele Leute. Und du musst schon, wenn du nicht Freunde oder Familie hast, die dann irgendwie sagen so, jetzt schalt mal einen Gang runter oder hey, ich will mit dir heute Abend was haben, machen, ich will dich heute Abend sehen, dann passiert das bei einigen Menschen schon ganz schnell, ja. Gut, dass wir gerade bei dem Thema sind, da würde ich was Persönliches fragen, weil das ist bei mir in der Familie jetzt immer mehr Thema, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Ich bin ja persönlich, Risikoversicherungen kann ich überhaupt nicht ausstehen, weil es bedeutet, das Geld, das ich wahrscheinlich im besten Fall zum Fenster rausschmeiße. Das ist im Normalfall bei der Versicherung immer so. Sicherst den Extremfall. Es sei denn, sie ist halt irgendwie eine kapitalbildende Lebensversicherung oder sonst irgendwas. Da kann es nur sein, dass die Zinsen vielleicht scheiße sind, aber zumindest das, was ich irgendwie einbezahlt habe, ist nicht für immer alles komplett weg. Bei einer Risikoversicherung ist es für immer weg. Ja. Und diese Berufsunfähigkeit, da geht mir immer in den Kopf, ich arbeite nicht auf dem Bau. Also ich kann nicht querschnittsgelähmt irgendwie nicht mehr maurern oder sowas, sondern das Einzige, was ich ja tue, ist meinen Kopf anstrengen. Ich frage mich immer, kann ich wirklich berufsunfähig werden? So rein faktisch kann ich das? Oder wenn ich berufsunfähig wäre, dann wäre das ja wie in einem Burnout-Fall oder sowas, wo ich dann einfach psychisch nicht mehr in der Lage bin. Da denke ich mir dann immer, dann bezahlt sie wahrscheinlich nicht, weil sie es mir nicht glaubt oder sonst irgendwas. Und dann wird sich jahrelang vor Gericht gestritten oder so. Und nee, ich glaube, das ist mittlerweile schon sehr akzeptiert. Ja? Also ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, der Jens hat auch einen, das weiß ich. Ja. Ich denke mir auch oft, ich zahle da, glaube ich, monatlich fast 100 Euro und denke mir, um eigentlich den Worst Case abzudecken und sage mir auch, was soll mir passieren, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ja, genau. Aber also noch wichtiger ist es natürlich, klar, wenn du jetzt schon, wie du jetzt, in deinem Fall würdest du vielleicht sogar noch eher abschließen, weil du sagst, hey, ich habe Familie, Kinder. Ja. Was ist wirklich für den Fall? Ich denke, mir schuften kann ich doch immer. Weiß nicht. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, irgendwie du kriegst irgendwie so ein Zipperlein oder sowas und bist psychisch angeknackst. Dann darfst du auch nicht vergessen, dass du ja nicht voll berufsfähig bist immer. Ja? Also klar, wenn du querschnittsgelähmt bist, kannst du noch denken, aber vielleicht kannst du halt nicht mehr 8 Stunden pro Tag arbeiten. Ja, oder kannst dich einfach mal flexibel zu zahlt bei sowas nicht die Krankenkasse auch irgendwas? Die ist doch auch für irgendwas da, für irgendwelche Leiden. Die Krankenkasse greift erstmal nur für den Fall, dass du, du kannst ja, das ist eher wie eine Unfallversicherung, also das heißt erstmal natürlich für die medizinische Versorgung und so weiter. Und dann kommt es auch darauf an, wie die Berufsunfähigkeitsversicherung ausgestattet ist. Es gibt ja dann auch Varianten, dass wenn du, sage ich mal, querschnittsgelähmt ist, dass die zum Beispiel auch dafür greift, dass du dein Haus umbauen kannst oder deine Wohnung, dass das behindertengerecht ist. Das gibt es auch kombiniert in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber ich glaube, die Krankenkasse, die zahlt dann auch diese Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, ist wie gesagt 6 Wochen muss der Arbeitgeber das übernehmen, danach zahlt die Krankenkasse. Und ich glaube, die Krankenkasse zahlt aber maximal diese 60% vom Gehalt über einen Zeitraum von, ich würde lügen, wenn ich jetzt das richtig, ich weiß es nicht, aber ich glaube irgendwas 1,5, 2 Jahre so und danach wirst du praktisch dann Sozialhilfeempfänger. Naja. Und dann ist dann Hartz IV. Na, muss ich halt schuften. Ja. Ja, aber das ist halt immer, ich verstehe, ich weiß, was du meinst, aber das ist halt immer das Problem, mit einer Versicherung versuchst du ja, dich vor einem Extremfall abzusichern und dafür bist du bereit, halt einfach Geld in die Hand zu nehmen. Ist klar. Aber ich versuche immer nur diese reinen Risikoversicherungen zu vermeiden. Weil ich mir denke, also gerade in dem speziellen Fall berufsunfähig, da denke ich mir immer, kann ich wirklich faktisch, ich persönlich stelle ich mir das vor, dass ich wirklich so absolut berufsunfähig bin. Ich finde das interessant, dass du das jetzt so aufhörst, weil vor einem Jahr hätte ich dir ja auch gesagt, also so richtig glaube ich auch nicht daran, dass ich psychisch mal so im Arsch bin, dass ich nicht mehr arbeiten kann, aber und ein Viertel der Berufs- und Fähigkeiten gehen ja auf psychische Krankheiten. Ja, ja. Aber nachdem ich da jetzt hier meine halbseitige Gesichtslähmung hatte, die sagen zumindest irgendwie alle Ärzte, die schon größtenteils wahrscheinlich psychisch bedingt ist, denke ich mir schon auch so. Vielleicht. Ja, vielleicht ist irgendwann mal der Druck so groß und irgendwie der Stress so hoch und du selber so schwach, dass du vielleicht mal das in Anspruch nehmen musst. Ja. Aber ich denke mir dann immer, die Beiträge, um dann irgendwie quasi mein monatliches jetziges Einkommen abdecken zu können, sind doch sau hoch, oder nicht? Oder? Ja. Naja, du musst halt schauen. Also ich zahle jetzt, glaube ich, irgendwas 95 Euro. Okay, aber die deckt ja dann nicht dann voll. Nein. Die würde dann, das würde decken. Ich glaube, ich kriege eine Auszahlung. Ich glaube, aktuell 1900 Euro. Okay. Ja, damit kommt man zumindest wahrscheinlich gut um. Also zumindest muss man nicht auf der Straße leben. Dann das ist halt der Fall. Also klar, wenn ich jetzt mein volles Gehalt abdecken würde, dann müsste ich viel mehr monatlich bezahlen. Das würde ich auch nicht machen, weil es ist ja letztlich, ist es ja, wie ich schon sage, es ist eine Worst-Case-Betrachtung. Und ich sag mal, mit 1900 Euro kann man auch gut leben. Ja, oder kann man auch leben, ja. Es sei denn, du willst eine Familie durchbringen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Dann ist es in München zumindest, dass du dann vielleicht die Miete bezahlt, ja. Und dann guckst du mal weiter, ja. Naja. Schon, also das Thema finde ich irgendwie ein bisschen, also in letzter Zeit betrifft es mich immer häufiger, weil man halt mal drüber spricht. Mhm. Weil klar, mit Familie und sowas, dann denkst du halt immer, was passiert daraus, wenn irgendwie wirklich mal irgendwie ein komischer Fall eintrifft. Ja. Ja. Und weiß auch nicht. Naja. Also solltest du dich einfach mal von ich finde halt dieses, ich finde halt dieses ganze Versicherungstralala ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern maximal undurchsichtig. Ja, weil du kannst da natürlich immer viel rechnen und so, aber eigentlich weißt du nie, ob du einen guten Preis zahlst oder nicht. Ja. Und du weißt auch nie, was du denn wirklich brauchst. Also es gibt halt zum Beispiel so eine Daumenregel, ja, die lautet 60% des letzten Nettogehaltes, was du hast, sollte mindestens deine Berufs- und Fähigkeitsleistung sein, monatlich. Ja. So, 60-80%. Ja. Ja, weiß ich nicht. Muss das wirklich so sein? Muss es so sein? Gegen was willst du dich eigentlich absichern? Ja. Du willst irgendwie nicht Sozialhilfeempfänger werden, nehme ich an, ja? Okay, gut. Ja, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe so Dinge auch. Ich habe das aus einer Zeit, wo ich mir generell Sachen habe aufschwatzen lassen. Habe das noch kombiniert mit so einer sogenannten Gyrop-Rente. Das ist steuerlich schön absetzbar und allem Pipapo. Aber ob das jetzt eine vorteilhafte Entscheidung war, weiß man nicht. Keine Ahnung, ja. Auf der anderen Seite, was würde ich mit dem Geld machen, wenn ich es noch hätte, ich würde es halt irgendwie auch ansparen. Und jetzt sind halt die Zinsen gerade eh bei null. Und oder ich würde es halt raushauen, ja. Gut, dann wäre das wahrscheinlich vielleicht eine bessere Investition. Ja. Was kostet eigentlich zurzeit so eine PlayStation 4? Ich glaube gar nicht mehr so viel. 350 Euro, glaube ich. Ja. Sogar mit irgendwie zweiten Controller und zwei Spielen. Sogar, kann ich mir vorstellen. Ja. Also die ist nicht mehr so teuer. Ja, das Problem ist, die braucht aber Zeit. Ne? Ja, und man braucht Zeit dafür, was mit einer Familie meistens eh nicht mehr so richtig drin ist. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich mir so ein Ding kaufe, aber es wird halt nur rumstehen, ja. Das ist ja auch irgendwie Quatsch, ja. Weil einfach irgendwie so Medien, dass man auch wirklich Blu-Rays guckt oder sowas. Oh, ja, lustig. Ich habe am Dienstag, also in zwei Tagen, ach scheiße, bleibt ja die Karo Geburtstag. Ja, mach Sachen. Da hast du schon was vor. Naja, also vergesst. Die hört ja jetzt bestimmt nicht zu. Insofern. Verdammte Hacke. Was ist denn los? Hast du dir schon ein Date gemacht, oder was? Ja. Mit was denn? Naja. Zum Zocken, oder wie? Wie dumm von mir. Da muss ich, glaube ich, nochmal in dich gehen, was jetzt Priorität hat. Nicht geht. Ich erzähle auf jeden Fall kurz, was ich erzählen wollte. Ja. Zum Thema DVDs und Blu-Rays. Mhm. Also der Wastel wollte sich in Vorbereitung zur nächsten Zettelwirtschaftsfolge, der es um Alien-Entführungen geht, also Tag der Alien-Entführungen. Das wird lustig. Da freue ich mich schon drauf. Wollten wir uns treffen und zusammen so ein paar Alien-Entführungsklassik anschauen. Akte X, der Film und Alien natürlich. Okay. Und dann schrieb er mich letztens an, hast du die DVDs? Hä? Da fällt mir so auf. Nee, natürlich nicht. Nee. Ich habe noch nicht mal einen DVD-Player. Ich habe noch nicht mal mittlerweile in meinem MacBook einen DVD-Player, weil ich mir da die SSD eingebaut habe. Ja. So, nee, habe ich nicht. Aber wir können aber die Filme online kaufen oder leihen. Ganz wie du willst. Wie? Kennst du das? Das ist echt total lustig. Hat der Bastel nicht so den Draht zu, gell? Oder was? Nee, ja, nee. Doch, ich glaube, der ist da nicht generell nicht abgeneigt, nicht aber abgeneigt, der Bastel ist ein Sammler. Ja, und vor allem, man muss sagen, der Bastel hat noch nicht mal ein Smartphone. Also der ist bei so modernen Sachen jetzt nicht unbedingt, der hat auch gar kein Fernseher mehr, interessiert, das zu haben. Also der Gadgets und sowas interessiert ihn alles. Ich glaube aber trotzdem, dass einfach DVD und Blu-ray ist einfach tot, oder? Ja, also ich. So gut wie, ja. Also jetzt spätestens seit du, wenn du bei. Also ich kaufe überhaupt kaum Filme. Also ich gucke, leih mir die dann mal bei iTunes oder wo auch immer oder stream sie halt irgendwie. Aber jetzt zum Beispiel die beiden Extended-Versionen von den ersten beiden Hobbit-Teilen, die habe ich dann bei iTunes gekauft und das war früher immer ein Pain in the Ass, weil dann, wenn du das dann später nochmal schauen wolltest, musst du dir das auf deinen Mac runterladen und wenn du es dann über den Apple TV schauen wolltest, dann musst du dein MacBook laufen und das war alles scheiße, es war halt nicht in der Cloud. Und das haben sie jetzt aber auch umgestellt, dass du also auch direkt über den Apple TV die gekauften Inhalte jederzeit abrufen kannst. Also dass es dann immer gestreamt wird. Und das war für mich nochmal so ein Grund, warum ich jetzt vielleicht eher nochmal bereit wäre, einen Film zu kaufen. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, in den letzten 3 Jahren 2 Filme gekauft. Ja, ansonsten halt einfach geliehen, geguckt, fertig. Gekauft habe ich, glaube ich, auch keinen mehr. Womit wir beim nächsten Thema wären, ich habe Better Call Saul gesehen. Du hast den auch gesehen. Ich habe den noch nicht gesehen. Du hast noch nicht gesehen? Nee, ich hab's noch nicht. Aber du hast schon davon gehört. Ja, natürlich, klar. Ja. Aber ich find's so überragend. Was findest du denn da dran so überragend? Also ich find's auch gut, aber warum, was flecht dich da jetzt so, dass du sagst, es ist so geil? Die Atmosphäre oder? Ja, ich finde einfach, was diese Breaking Bad Leute unglaublich gut können, ist einfach so eine Mischung aus Spannungsbogen ziehen und doch nicht zu sehr aufregen. Mhm. Ja? Also du sitzt da vorm Fernseher, schaust dir das an und changierst immer so zwischen ist das spannend und ach, guck dir mal die schöne Einstellung an. Also das ist für mich auch der Punkt. Also ich finde halt einfach, dass das so, wie sagt man denn, von der von den Bildern, also wie sagt man denn, die Cinematografie oder wie sagt man das? Ja, also wie das gedreht ist, so die Bildeinstellung und so, das finde ich einfach überragend gut. Und was ich halt einfach bei Breaking Bad und aber auch bei Better Call Saul irgendwie so, was das so einzigartig macht, ist diese Stimmung, die da so vermittelt wird. Mhm. Eigentlich willst du ja die ganze Zeit erschießen, wenn du das siehst. Ja, das geht ja von einem Desaster ins nächste, ja, da läuft ja nie was gut. Also jetzt gerade bei dem Better Call Saul, das ist ja einfach so die ärmste Wurst, ja. Wenn er, also Joe, du hast jetzt noch nicht gesehen, ja, aber spielt ja vor Breaking Bad. Ja, genau. Er heißt dann auch noch anders und ist da halt so ein 0815 Anwalt, ja, der so fährt mit so einem abgefuckten Auto rum und vertritt so Leute, die sich keinen Anwalt leisten können, für irgendwie ein paar Mark am Tag. Und sein Büro ist in so einem Waxing und Pediküre in so einem asiatischen, total geil. Und dann aber irgendwo hinten, wo die normal die Mülleimer stehen haben oder das Waschzeug und so, und dann hat er da irgendwie auch noch sein Schlafbett drin und so, also so richtig in so einem Mini-Ding total abgefuckt und denkst, ey, was bist du für eine arme Wurst, ja? Ja, aber das finde ich auch gerade sympathisch, weil die meisten amerikanischen Serien sind immer, finde ich, total unrealistisch. Weil selbst irgendwie, da sind es dann irgendwie so Familien, irgendwie der Vater macht irgendwas in der Musikbranche und die Mutter macht eigentlich fast gar nichts, außer ein bisschen Yoga. Und die leben dann immer irgendwie in den New Yorker Megabutzen, wo du dir denkst, Alter, allein diese Wohnungseinrichtung kostet mehr, als ihr in einem Leben verdienen würdet. Ja. Und dann denke ich mir mal, was erzählt ihr denn da für Geschichten? Das ist totaler Schwachsinn. Und also gerade bei Anwälten oder sonst irgendwas, die sind immer ultrareich. Und dann denke ich mir mal, macht halt, ich meine, es ist schon cool, auch sowas zu haben und sowas zu sehen, aber es ist doch nicht immer so Stereotyp. Also gerade in den USA nicht. Ja. Also da gibt es auch welche, denen es wirklich scheiße geht. Mhm. Und nur weil du Anwalt geworden bist, bist du deswegen nicht sofort auch reich. Und nicht jeder Arzt ist reich sofort. Ja. Nur weil halt, aber das kommt einem immer so vor. Und ja, finde ich eigentlich ganz nett, wenn du so. Da, also ist jetzt was anderes, aber wo ich ja gerade dran denken musste, was ja auch immer so im Nachhinein, wenn du drüber nachdenkst, eigentlich auch total unrealistisch ist. Friends, ja, da dieses ja, riesen Apartment irgendwie für $500 mitten in Manhattan, ja, so. Ja, ja. Und du denkst dir, ja, never ever, ja. Und die sitzen den ganzen Tag mit dem Café rum und arbeiten die so richtig. Überhaupt mit your mother. Ja, ja, die machen auch nichts. Ja. Das ist wirklich alles immer, das ist total unrealistisch. Und ja, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Das erinnert mich gerade an einen Blogpost, die haben mal durchgerechnet, was Carrie Bradshaw bei Sex in the City verdienen müsste, um die Sachen sich zu leisten und das Apartment, in dem sie wohnen, die sie immer da trägt. Ja, ja, okay. Also keine noch so erfolgreiche Kolumnistin einer Frauenzeitschrift. Kann nur annähernd so viel verdienen. Ne? Naja, die an einem Tag rumträgt. Hier Manolo Blahnik oder wie die heißen. Ja, diese ganzen Schuhe und ihre 2000 Taschen, sonst irgendwas kostet. Richtig, genau. Das checkt man ja gar nicht. Ja. Ja, ja. Die läuft da ja dann teilweise in irgendwelchen Wuschelkleidern rum, die irgendwie $6,000 kosten. Ja. Ja, okay. Keine Ahnung, von wird schon halt irgendwie $300. Nee, 3000. Ja, ja. Nee, aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also Better Call Saul ist ziemlich cool. Ja. Ich bin so beeindruckt davon. Ja, wenn ich nicht einpenne, ziehe ich es mir heute Abend rein. Ja, du kannst sogar schon 3 Folgen am Stück gucken. Ja? Ja. Die neue Folge muss jetzt morgen. Und das zeigt mir wieder, dass dieses Binge-Watching, also dieses ich schaue Serien am Stück, doch auch so ein bisschen in mein Leben eingezogen hat. Ist. Das kann ich nicht, weil penne ich ein irgendwann. Na, ich kann jetzt auch nicht 780 Folgen am Stück wirklich gucken, aber zum Beispiel bei Breaking Bad habe ich ja erst angefangen, als die kurz vor Ende waren. Ja. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie angefangen, als die letzte Staffel irgendwie noch 3 oder 4 Monate lief. Und dann habe ich dann innerhalb von einem halben oder einem Vierteljahr Breaking Bad angeschaut. Mhm. Also mal so 2, 3 am Stück. 2, 3 am Stück und dann wieder eine halbe Woche Pause gemacht und nochmal so. Ja. Ja. Und das ist schon lang, so eine, also Breaking Bad. Fünf Staffeln. Ja, da bist du schon eine Zeit lang mit beschäftigt, ja. Aber ich habe jetzt auch letztes also Wochenende Stunden auch, bestimmt. Hatte ich sonntags auch ein bisschen Langeweile, habe ich dann angefangen, The Walking Dead zu schauen. Mhm. Ja. Aber hast nicht am Stück gleich. Doch, da habe ich die erste Staffel habe ich geguckt. Das waren 7 oder 8 Folgen. Mhm. Also sie hat ja, haben ja. Das heißt, du hast 8 Stunden am Stück geschaut, ja? Nee, die waren 45 Minuten, die Folgen so. Okay. Mhm. Sechs. Ja, ich mittags mal, da war ich ins Runde laufen und abends noch mal ein paar Folgen. Okay. Also ich gucke dann schon, kann da schon mal einen Tag mit verbringen, ja. Das läuft ja bei mir auf TNT-Serie. Da guck, also ich bleib da manchmal, wenn ich abends noch alleine irgendwie im Wohnzimmer bin, dann bleibe ich da so kurzzeitig dran hängen, aber bist du weg. Ich muss dann immer wieder wegschalten. Also ich finde dieses Zombie-Zeug nicht so also nicht so schlimm, das stresst mich, also fand ich noch nie so richtig schlimm, so Zombie-Zeug. Ich finde nur immer, wenn ich dran hängen bleibe, passiert irgendwas mit Kindern und das finde ich immer ganz dramatisch. Ja, ja, sobald du Kinder kriegst, kannst du die Hälfte der Horrorsachen nicht mehr anschauen. Ohne Witz, das kann ich mir nicht mehr reinziehen. Ja. Das packe ich einfach nicht. Ja. Ja. Deswegen bin ich da nie dran geblieben, weil das war mir dann immer zu ätzend irgendwie. Ja, ich bin normal auch nicht so Zombie-Fan, also hat mich jetzt nicht so geflasht, Walking Dead. Ja? Ja, ich finde Zombie-Zeug manchmal eigentlich schon recht cool, aber in dem Fall war mir das zu... Irgendwie zu real. Okay. Also zu lebensnah irgendwie. Ja. The Better Call Saul, ja. Also ich mag halt diese typischen Zombie-Splatter-Nummern, die halt total abgedreht sind. Sowas finde ich halt witzig irgendwie. Weil diese Zombies, das sind ja immer eigentlich auch total arme Würste. Weil ich meine, ich muss ja nur antippen, dann zerplatzen die ja schon. Und irgendwie ist es ja auch lustig fast schon, ja. Und irgendwie, ich finde das eigentlich ganz nett. Und sowas finde ich nicht gruselig. Gruselig finde ich dann immer nur sowas wie, also in den Paranormal Activity und sowas, das halt wirklich auf so Psychokram abzielt, was ja jeder Mensch irgendwie so ein bisschen, jeder kennt es ja, irgendwo knackt es mal oder irgendwo bewegt sich mal was. Mhm. Sowas packe ich nicht, aber so Zombie-Zeug, irgendwas, komische Viecher, also ich kann auch so unrealistisch, das stimmt. Es gibt ja wirklich so Horrorfans, aber das ist einfach nicht, also das kann ich nicht, ist nichts, was ich zum Genuss gucken würde. Irgendwie. Mhm. So, das ist. Wir haben mal eine Zeit lang so Splatter-Filme abends angeschaut, ja, so Faces of Horror oder Death oder wie das heißt. Evil Dead. Sowas finde ich nicht schlimm, aber ich persönlich. Genau, also schlimm finde ich das auch nicht, aber eigentlich kannst du dir dann dein Hirn schon mit ganz schön viel Schwachsinn vollballern. Ja, klar. Und das haben wir auch echt gemacht. Und ich weiß gar nicht, warum wir das eigentlich gemacht haben. Wahrscheinlich irgendwie aus so einem Männlichkeitsritual heraus. Muss man halt mal machen. Ich kann sehen, wie du deinen Dickdarm auffrisst. Naja. Ja, was ich da immer viel schlimmer finde, ist halt, ich habe jetzt gerade ein Hörbuch gehört. Das fand ich, war wirklich gut. Ich muss gerade mal gucken, wie es hieß. Mhm. Was es da ging, irgendwie über der USA und anderen Teilen der Welt wird eine Atombombe irgendwo in der Stratosphäre gezündet und ein EMP-Signal, also ein Electromagnetic Pulse, ausgesendet, und das grillt halt komplett alle elektronischen Geräte auf der Welt. So, also zumindest in den USA, es spielt alles in den USA. Und dann wird praktisch da beschrieben, wie da eine Stadt in North Carolina, das da so ein bisschen in den Bergen liegt, One Second After heißt es, das Hörbuch. Und wie die damit umgehen, ja. Und wie da die Menschen auf einmal auch so verrohen, ja, weil einfach nichts mehr zum Essen da ist. Und also, fand ich eine schöne, wie sagt man, Dystopie, ja. Also wie das so, also so eine, wenn du dir wirklich die Frage stellst, was passiert, wenn nichts mehr funktioniert, also wenn kein elektrischer Strom mehr funktioniert oder die Geräte, selbst wenn du elektrischen Strom generieren kannst, einfach nicht mehr funktionieren, keine Autos mehr funktionieren und so. Und das ist schon beängstigend, ja, wenn du dir das mal ausmalst, ja, was das für Folgen hat, ja. Also es war der Hauptcharakter da, der hatte eine kleine Tochter, die war, die hatte Diabetes Typ 1, ja, gibt's kein Insulin mehr, ja. Und so, dann bist du einfach schon ganz schnell des Todes geweiht, ja. Also es wird ja auch in diesen postapokalyptischen Filmen, wird es ja auch immer so dargestellt, und so habe ich es eigentlich auch immer im Gefühl, dass die Menschheit ja total, also das dauert ungefähr 10 Stunden und die Menschheit ist total am Ursprung angelangt, total verroht. Alles ist eigentlich nur noch, also nach dem Naturprinzip Recht des Stärkeren und sonstiges. Ja. So geht man immer davon aus, so sind ja auch die Filme. So ein bisschen eine Katastrophe hat man ja schon öfter mal erlebt, Hurricane Katrina und sonstiges, aber da lief es total anders ab. Sondern auf einmal waren die Menschen eigentlich total sozial, ja, was mich irgendwie ein bisschen überrascht hat. Was genau das Beispiel hatten die da auch angebracht und haben auch gesagt, ja, was ist hier nach dem 11. September passiert, was ist bei Hurricane Katrina passiert, und das, was die da gesagt haben, was ein ganz, ganz entscheidender Faktor war und der halt dann da ausgefallen ist, weil halt einfach es nicht möglich war, war, dass du immer irgendwie eine Instanz in Form von einer Regierung hatte, die gesagt hat, okay, das sind jetzt die nächsten Schritte, das und das machen wir, und dass eine Kommunikation stattfand. Also, dass du einfach wusstest, okay, da sitzt irgendjemand in Washington und die machen sich jetzt Gedanken und die werden uns helfen, und das hat irgendwie den Leuten Hoffnung gegeben. Aber da, die waren komplett abgeschnitten. Ja, du hast also es gab kein Militär mehr, du hast keine Radiosendung gehabt, du hast kein Fernsehen gehabt, also die waren einfach Ende Gelände, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Solange du praktisch durch eine höhere Instanz irgendwie nochmal Rückmeldung bekommst, kriegst du zumindest suggeriert, okay, die Situation ist zwar jetzt scheiße, aber wir kriegen es wieder in den Griff. Aber wenn das komplett wegfällt, war da halt wirklich, da war halt komplett Anarchie, ja. Und das ist schon erschreckend. Und ich glaube, dass das, wie das in dem Buch beschrieben war, oder in dem Hörbuch, ja, dass das nicht so weit weg ist von dem, was wirklich passieren würde. Das glaube ich nicht. Ich glaube da schon eher der These vom Joe. Ja, die in dem Dorf selbst, die haben sich dann auch praktisch zusammengeschlossen, und dann wurde dann so eine Übergangsregierung in Anführungszeichen, also, und die haben dann versucht, auch mal die Rationen eingeteilt, und diese Gemeinschaft innerhalb des Dorfes oder dieser Kleinstadt, das hat funktioniert. Aber es kam halt auf einmal dann, die haben halt eben, da war die nächstgrößere Stadt, war Charlotte irgendwie, ja, und da ist es komplett, weil da einfach die Leute sich nicht kannten, ist komplett aus dem Ruder gelaufen, und dann sind die Leute praktisch, haben die berühmte Stadtflucht betrieben, also nicht Landflucht, sondern Stadtflucht, weil sie, und dann haben die sich praktisch abgeschottet gegen irgendwelche Banden, die dann da versucht haben einzufallen, weil die glaubten, also diese Banden oder diese Leute, die aus den Großstädten kamen, glaubten halt, dass da noch Essen wäre. War aber faktisch nichts. Oder beziehungsweise nicht ausreichend. Die haben sich dann abgeschottet und haben versucht, die rauszuhalten und so. Also ich glaube, dass solange du in so einer Dorfgemeinschaft bist oder wo du noch weitestgehend die Leute sich kennen, funktioniert das, was der Joe sagt, dass du dich sozialisierst und versuchst, gemeinsam irgendwie die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Aber in der Großstadt, wo keiner den anderen kennt, kommt es eher, glaube ich, zu diesem Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sehe jetzt zu, dass ich das an mich raffe, was ich kann. Ja. Und das ist genau auch in diesem Buch da so, diese zwei Extreme. Ja. Also das würde ich wirklich, glaube ich nicht, weil du kennst auch in der Großstadt Leute. Ja, aber warum, also ich glaube halt nicht, dass dann da irgendwie das so ist, dass du bereit bist, irgendwie selbst was aufzugeben, um deinen Nachbarn, den du nicht kennst, dann irgendwie zu unterstützen. Ja, aber du kennst doch irgendjemanden in der Stadt. Ja, aber du würdest doch versuchen, zu den Leuten, die dir wertvoll sind, irgendwie zu kommen. Ohne jetzt gleich andere zu töten und tralala. Sondern es ist doch ein ganz normales Verhalten, zu kooperieren. Ja, gut, aber du musst ja dann... Also es ist zumindest normaler als sozusagen hier die Plünderung. Das ist halt die Frage, wenn du dir anschaust, was schon was passiert, wenn irgendwie, wenn mal irgendwie da Extremsituationen entstehen. Guck dir an, was auch in den USA teilweise passiert, wenn dann da irgendwie Extremsituationen aufkommen, dann fangen die Leute an, eher zu plündern, als zu sagen, so, jetzt setzen wir uns alle hin und singen Kumbaya mal dort. Aber doch nur als Aufstand gegenüber einer herrschenden Gewalt. Also ich glaube, dass da eher der Instinkt dann da ist, bei vielen Leuten, natürlich nicht bei allen, dass der Instinkt dann da ist, ich raffe jetzt erstmal das an mich, ich versuche jetzt erstmal mich selbst zu maximieren, ja. Ja. Ich glaube, dafür gibt es Argumente für die eine und für die andere Seite. Ja, und vor allem. Lasst es uns mal ausprobieren. Und es gibt die einen und die anderen Menschen einfach. Ja, ich denke, eben, das ist klar. Das ist da schon, das ist ja auch so ein bisschen bei The Walking Dead ist es ja so. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die ist sehr kooperativ, die versuchen sich zusammenschließen, wollen zusammen eigentlich sich schützen gegen die anderen und versuchen irgendwie einen Ausweg aus dieser Virus-Zombie-Apokalypse zu finden. Ja. Und es gibt eine andere Gruppe von Menschen, die sich zusammenschließt und auch gegen die normalen Menschen, die keine Zombies sind, zusätzlich noch Krieg führt, weil die halt Ressourcen sind. Die haben halt Zeug, die haben Wohnungen oder sonst irgendwas, die haben Waffen und die versuchst du halt natürlich auch nochmal auszunehmen. Ich denke schon, dass es beides auch in so einem Fall dann gibt. Das wie ist, bei Twilight auch, ja. Das kenne ich nicht. Die einen essen Tiere, die anderen Menschen. Da steige ich aus. Was? Ja, bei Twilight gibt es doch die bösen Vampire, die auch Menschenblut trinken wollen und die guten Vampire, zu denen dann Bella und Tralala gehört. Da geht es mir ganz ehrlich, die halt sich von Tierblut ernähren. Habe ich keine Ahnung von Twilight. Echt. Ich habe gesagt, überhaupt keine Ahnung. Da bin ich echt raus. Ja. Da müsste man, ja. Aber ja. Meine Frau kennt das auch. Ja, meine auch. Hast du die Filme geschaut oder was? Ich habe letztens mal in den wie nennt man dieses Endstück von dem Film? Abspann. Nee. Wenn sozusagen der Klimax ist. Also der, bei Western gibt es doch dann bestimmte Begriffe. Nein, ja, egal. Also in das Highlight. Showdown. In den Showdown von Twilight irgendwie reingeschaut, ja. Okay. Lief irgendwie auf Pro7, glaube ich. Okay. Hatte die Caro angeschaut. Ich kam rein und so, ach, guck mal hier, Twilight. Okay. Und dann sind da irgendwie die Wölfe. Ach, kann nicht. Total. Ich blick da auch nicht durch. Aber ich weiß, es gibt irgendwie zwei Parteien sozusagen, die guten Vampire und die bösen Vampire, ja. Okay. Ja, also wie gesagt, so Apokalypse und so, es ist schon interessant, wie sich die Menschheit verhalten wird. Und in einem anderen Buch, was ich jetzt kürzlich gelesen habe, war auch eine interessante These, die mir so eigentlich nicht bewusst war, dass eigentlich der Mensch die einzige Spezies ist, die ihre Artgenossen tötet. Das stimmt ja nicht. Wer tötet denn sonst noch seine Artgenossen? Also ich kenne zum Beispiel die schwarze Witwe, das ist eine Spinne, die frisst ihr Männchen nach dem Geschlechtsakt und ich glaube, das machen Gottesanbeterinnen auch. Ja, aber Säugetiere nicht. Also ich wüsste kein einziges Säugetier, was... Es gibt aber... Also zum Beispiel Affen? Affen, die sich so stark bekriegen, dass die davon sterben. Oder auch bei Walrössern ist das, glaube ich, auch so. Ja, aber so... Löwen, Männchen, wenn die in ein neues Rudel reinkommen, also wenn die den alten Pascha vertrieben haben, töten die die Löwenbabys von dem die alten. Die nachkommen. Ja. Ist das so, ja? Also, ob das bei Löwen so ist, weiß doch, ich nicht, bei Löwen genau, ist wenn das du so. Sagst. Aber okay. Ich habe das schon bei gewissen Tiersorten habe ich das schon gehört. Okay. Aber du hast schon recht, ja? Der also so Mensch macht das halt systematisch. Und wenn sie nicht getötet werden, also wenn die werden getötet, wenn sie ganz klein sind, wenn sie ein bisschen größer werden, werden sie meistens vertrieben. Es gibt einen evolutionären Hintergrund dafür. Ja. Und ob das beim menschlichen Kriegen der Fall ist. Wage ich anzuzweifeln, ja. Joe, was trinkst du jetzt für ein Bier? Noch ein abgestanden? Nee, wobei? Nee, das hält noch. Das hält noch. Bis zum März. Sehr gut. Gut, dass wir erst Februar haben. gerade rechtzeitig noch aus meinem Kühlschrank gerettet. Passiert mir ja auch manchmal gerade so. Ich irgendwie aus Verlegenheit heraus, vielleicht für irgendeine Feier oder sowas, irgendwie so Fernsehbier gekauft habe, irgendwie so weil es nichts anderes gab, irgendwie. Das wird bei mir auch regelmäßig im Kühlschrank schlecht, weil ich mir das einfach nicht abends reinziehe. Ja? So, ich hab die letzten zwei Wochen eigentlich nichts anderes gemacht, sowohl in der Arbeit als auch privat, abends dann immer, mir Neuigkeiten zu Griechenland, zur Griechenlandwahl, zu den Entwicklungen der griechischen Politiker und zu Einstellungen. Ist das für dich beruflich interessant? Das ist für mich beruflich hauptsächlich interessant. Aber natürlich schon auch, finde ich, gerade eine spannende Situation. Ja? Also wie geht es weiter mit der EU? Ja. Wie geht es weiter mit dem Euro? Haben wir in 5 Jahren noch eine ähnliche Institution in Europa, wie wir sie heute haben? Genau, da wollte ich einfach so ein bisschen von berichten und mal erzählen. Ja. Also was haben, vielleicht ganz kurze Rekapitulation, was haben wir erlebt? In Griechenland gab es Anfang Januar die Entscheidung, dass es vorgezogene Neuwahlen gibt, weil irgendwie die Regierung auseinandergefallen ist. Und in den Neuwahlen, ich glaube, die war in der dritten Januarwoche, am vorletzten Januarwochenende, hat dann die linke Partei Syriza mit großer Mehrheit gewonnen und die haben sich dann noch einen kleinen Koalitionspartner geholt, nämlich die Partei also irgendwie so eine rechtskonservative Partei. Und Syriza ist jetzt angetreten in Griechenland mit dem Versprechen, die Reformpolitik der vergangenen Jahre, in dem eben die Troika, also die EU, die EZB und der Internationale Währungsfonds den Griechen vorgeschrieben haben, letzten Endes, was sie an ökonomischen Reformen umzusetzen haben, das zu beenden. Und dafür sind sie gewählt worden und das mussten sie jetzt die letzten 10 Tage so ein bisschen gegenüber der EU und der EZB verteidigen, weil natürlich die EU sagt, also liebe Leute, wir haben euch da in Griechenland vor der Staatspleite gerettet. Dafür habt ihr den Vertrag unterschrieben. Dieser Vertrag beinhaltet, dass ihr eure Staatsquote verringert, dass ihr mehr Steuern eintreibt, dass ihr Ausgaben kürzt, die ihr habt, dass ihr privatisiert und so weiter und so fort. Macht das mal bitte weiter. Und Syriza sagt halt, nee, also Großteil der Forderungen, die ihr an uns habt, sind totaler Quatsch. Die wollen wir so nicht machen. Wir wollen das Ganze sozial angehen. Und da standen wir jetzt 1,5 Wochen. Und gestern, glaube ich, oder war das vorgestern, Freitagabend, am 20. Februar haben sie sich dann irgendwie, ich glaube, im dritten Versuch geeinigt. Hier der Sunny Boy Yannis Varoufakis, der griechische Wirtschaftsminister. Der hat eben bei diesem europäischen Wirtschaftsminister-Meeting oder auch Eurogruppen-Meeting genannt, verhandelt und die haben sich jetzt eben auf eine Weiterführung Zwischenfinanzierung im Grunde genommen ist das geeinigt unter den Vorgaben, dass die Griechen am Montag dann irgendwie Vorschläge machen, was sie denn für Reformen jetzt konkret umsetzen wollen. Das Spannende an dieser ganzen Situation ist halt, dass Syriza zum ersten Mal eine wirklich komplett linke Partei ist, die dort jetzt das Ruder übernommen hat und die eine komplett andere Art von Politik machen will. Ja, was mich so ein bisschen verwundert hat, was hast du eingangs gesagt, dass der Koalitionspartner halt so eine Ultrarechte ist, ja, das verstehe ich. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob die das tatsächlich sind. Das wurde auch hier in Deutschland sehr hochgehangen. Weil das ich glaube, also, so wie ich die verstanden habe, haben die deswegen mit denen koaliert, weil die eben die einzigen waren, die gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf diese die Sparpolitik, ja, die uns hier... Weil, also ich, wie gesagt, in den deutschen Medien kam es bei mir so rüber, als hätte da praktisch, das wäre, wenn man es auf Deutschland übertragen würde, als würde die Linke mit der NPD koalieren, so ungefähr. Oder zumindest mit der AfD, sagen wir mal so. Wie extrem die jetzt da rechts sind, weiß ich nicht, aber was ja erstmal, wenn du das aufs deutsche Umfeld übertragen würdest, total absurd wäre, ja. Könntest du dir vorstellen, dass die Linke mit der NPD irgendwie... Nein, natürlich nicht. Das ist ja, natürlich nicht. Ganz abstrus, ja. Ich, wie gesagt, ich finde die beiden da die Hauptakteure, also den Varoufakis und den Tsipras. Den Tsipras. Welcher ist der, der aussieht wie Voldemort? Das Varoufakis. Ist, das ist Varoufakis, ja. Der ist der Finanzminister. Ja, ja. Und der Tsipras, ich finde es schon lustig, weil die halt einfach mal so sich so nichts scheißen und sagen, hier, mach jetzt halt mal, wie wir meinen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass den Weg, den sie da jetzt zumindest eingeschlagen haben, so nicht funktionieren kann, wird. Ich glaube, dass das, was die EU da jetzt fordert, auch nicht in Ordnung ist, ja, dass also weiterhin dieses Spardiktat herrscht. Also ich glaube, muss da für Griechenland irgendwie ein neuer Weg gefunden werden und nicht nur für Griechenland, sondern auch generell für die momentan sehr wirtschaftsschwachen Länder, ja. Es kann nicht einfach immer nur über Sparen gehen, ja. Aber der Weg, den jetzt da der Tsipras geht, indem er jetzt sagt, okay, wir verstaatlichen jetzt wieder die Häfen und so weiter. Dass der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Also, na, die wollen die halt jetzt nicht privatisieren, weil ja, die halt sagen, die sind halt gerade im Fire Sale, ja. Ja. Ist, in Griechenland ist zurzeit eh nichts irgendwas wert, weil, ja, ja, weil es sozusagen die Vorlage gibt, das Zeug zu verkaufen. Naja, wenn es sozusagen von Dritten die Vorlage gibt, ja, dass sie die verkaufen müssen, dann bekommen die halt von niemandem richtige Preise dafür. Ja, ja, ja. Und natürlich wollen die dann nicht verkaufen. Also ich glaube, der Punkt halt, der ganz wichtig ist halt in Griechenland, ich habe mich mit dem Thema bei weitem nicht so intensiv jetzt auseinandergesetzt, wie du das gemacht hast, deshalb musst du mich korrigieren, wenn ich da jetzt Schwachsinn erzähle, aber ich glaube halt einfach, dass das Problem eigentlich in Griechenland ist, oder das, vielleicht ist das auch nur so, wie wir es in den deutschen Medien vermittelt bekommen, aber dass das ja so eine grundsätzliche Problematik ist, was die Mentalität betrifft, beziehungsweise die Einstellung gegenüber vielen Dingen, also dass man halt seine Steuer zu zahlen hat und so weiter, dass das ja da noch viel stärker als in Deutschland. Volkssport ist praktisch Steuerhinterziehung zu begehen oder einfach da sich viele Leute aus der Verantwortung stehlen und eigentlich keine Abgaben an den Staat zahlen. Das so kommt es zumindest bei mir jetzt, der sich dann nur so rudimentär mit beschäftigt hat. Ja, ist das so? Oder? Wahrscheinlich ist das so. Weil ja, das wäre ja dann aber eigentlich. Die Frage Hebel, ist ja, wie kann man, also so, okay, man hat das als Problem erkannt, ja. Mhm. Wie geht man an sowas ran? Das Problemlösung. Ja. Ist dann die Problemlösung, wir müssen mehr sparen? Nee, eben, das sage ich nicht genau. Das ist genau der falsche Ansatz. Ja. Ich sage ja, das Sparen ist, glaube ich, das führt zu nichts. Die Frage ist halt, wie schaffst du es, dass wirklich die... Dass die Leute ihre Steuern bezahlen? Also das ist naja, ganz einfach. Du musst halt Beamten einstellen, die die Steuern eintreiben. Ja. So, das ist auch konsequent. Ist keine Vetternwirtschaft zulassen. Also haben die... Klar, natürlich. Also ist es bei denen... Antikorruption. Ist es bei denen das System anders als bei uns, so dass du... Also was ja den Normalbürger in Deutschland die Steuererziehung verhindert, ist, dass er diese Steuer niemals in der eigenen Tasche hat, sondern sie wird automatisch von seinem Bruttogehalt abgezogen. Insofern hat er gar nicht die Möglichkeit, die Steuer zu hinterziehen, selbst wenn er es wollen würde. Ja, naja, gut, die großen Summen hast du in Deutschland auch schon Möglichkeiten, wenn du als Unternehmen könntest. Oder wenn du irgendwie Besitz hast. Ja, und so das weiter, auf jeden Fall. Kannst du in Deutschland weiß nicht, wie die Angestellten. Nee, das geht auf jeden Fall. Also in Deutschland auch. Ja. Ja, ja. Aber ich dachte, in Griechenland ist es so gang und gäbe. Jeder Normalbürger zahlt halt seine Steuer nicht, weil er wie halt in den USA, keine Ahnung, am Jahresende halt eine Rechnung abgibt und dann muss er überweisen oder nicht? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Okay. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt da eher der Hebel, dass man, weil letztlich. Man muss halt die Gesetze durchsetzen. Ja. Okay, aber, genau. Aber ich dachte, also ich beschäftige mich null mit dem Thema, deswegen ist es einfach nur meine Theorie. Ist nicht das größte Problem von Griechenland, dass ihre Wirtschaft nicht funktioniert, abgesehen, ob sie jetzt Steuern bezahlen oder nicht, dass ihre. Das, was sie überhaupt produzieren, nicht konkurrenzfähig ist durch den Euro. Weil es einfach zu teuer wird. Und es war früher, war das in Ordnung, weil es halt bei ihrer Drachme super billig war. Ich glaube, dass Griechenland schon seit 20, 30 Jahren eigentlich versäumt hat, irgendeinen Wirtschaftszweig aufzubauen, der wirklich wettbewerbsfähig ist, ja. Und dass die in vielen. Aber kannst du selbst, sagen wir mal, das ist in Europa wäre das der Olivenölproduzent Nummer 1. Ja? Mhm. Wenn er jetzt nicht an den Euro gebunden wäre, wären seine Produkte sowas von konkurrenzfähig, dass es für die Bevölkerung und für den Staat genügend abwirft, sodass sie halt zumindest existieren können. Also, aber ja, dadurch, dass halt das Produkt für sie auf einmal so teuer geworden ist und auch für alle anderen Länder einzukaufen so teuer geworden ist durch den Euro, lohnt es sich für die selbst gar nicht mehr, ihre Oliven zu exportieren. Also Griechenland hat, glaube ich, strukturell gar kein Problem, dass die wirtschaftlich leistungsfähig genug ist. Also sowas wird ja immer gemessen an Steuereinnahmen versus Staatsausgaben. Da sind sie ja eigentlich gut mittlerweile. Ja, die haben halt Primärüberschussdefizit, also ja, ein bisschen mehr Ausgaben als Einnahmen. Von, ich glaube, 4, irgendwas Milliarden nur noch. Knappe 4 Milliarden sind es. Ist eh nicht viel. Das ist wirklich nicht viel, ja. Ist das so? Ich dachte, die hätten es jetzt sogar geschafft, dass der Haushalt positiv ist. Dass die ja, die einnehmen. Hatten sie mal kurzfristig, ja, genau. Für dieses Jahr planen sie irgendwie 4 Milliarden. Ja. Miese. Ja. Primärüberschuss. Also da sind keine Zinsen und Tilgungen, ja. die sie auf ihre Staatsschulden zahlen müssen drin. Ja. Aber grundsätzlich würden die das schon schaffen, ihren Staat aufrecht zu erhalten. Mit den Steuereinnahmen. Mit den Steuereinnahmen. So, ja. Klar, derzeit haben die auch nicht viel an staatlichen Ausgaben, die sie haben, weil ist ja schon alles gekürzt worden. Also, wer sich das nicht durchgelesen hat, das ist schon ziemlich heftig. Wenn du in Griechenland krank bist, dann wirst du zwar behandelt, aber es gibt keine Krankenschwestern mehr, beispielsweise. Ja? Weil die halt einfach deutlich unterbesetzt sind, die Krankenschwesterstellen. Mhm. Oder wenn du in Griechenland arbeitslos wirst, kriegst du ein Jahr lang Arbeitslosengeld und dann nichts mehr, weil es gibt keine Sozialhilfe mehr. Mhm. So, also du musst dir das mal vorstellen, ja? Du hast null staatliche Leistungen nach einem Jahr. Ja, da ist jetzt halt die Frage, wenn man das jetzt aus deutschem Blickwinkel sieht, sagst du eigentlich, ja, kann ja nicht sein, es muss ja eine soziale Unterstützung geben. Ja. Familie halt. Ja. Na gut, aber das gibt es in vielen anderen Ländern auch nicht. Das wollte ich gerade sagen, so, das ist halt der Punkt, was ist normal null? Also aus deutscher Perspektive würde ich sagen, kann ja wohl nicht sein. Du musst ja auch, Härtefälle musst du auch unterstützen. Wenn die länger als ein Jahr arbeitslos sind, dann muss es irgendeine Form von Unterstützung geben, so sehe ich das zumindest. Nur muss sich das eben der Staat halt leisten können. So, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, warum kann sich das der deutsche Staat leisten? Weil genügend Steuereinnahmen reinkommen, um das zu finanzieren. So, warum kommen genügend Steuereinnahmen rein? Weil der Staat eben das durchsetzt, dass die Leute die Steuer zahlen. So. Aber auch nur genügend Leute erwerbstätig sind, weil wenn du halt zu wenig Erwerbstätige hast, kannst du natürlich die Masse an Leuten, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, auch nicht mehr finanzieren. Nee, eben. Und das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage. Wenn in Griechenland, sage ich mal, die Steuerzahlerquote oder die Steuerquote oder diejenigen, die das bezahlen, genauso hoch wäre wie in Deutschland, würden die dann so viel Einnahmen haben, dass sie ähnliche soziale Leistungen erbringen können wie in Deutschland? Mhm. Ich würde sagen, ja. So, das heißt, dann haben wir doch, da ist doch das eigentlich der Stellhebel, ja. Aber man hört doch auch, dass irgendwie sie wie auch Spanien oder so, eine sehr, sehr hohe Quote von Arbeitslosigkeit gerade in der jungen Bevölkerung haben. Mhm. Also wenn du zwischen 18 und 35 bist, bist du wahrscheinlich zu 25% oder sogar 30% sind davon arbeitslos. Ich glaube, ja, 18 bis 25 Jahren, da sind die, glaube ich, momentan bei über 30%. Ja, und das ist doch mal bitter, weil ich meine, das musst du dir vorstellen, das sind ja Leute, die wirklich erwerbsfähig sind, also wirklich und halt auch nicht leistungsfähig. Und leistungsfähig und halt auch lange Zeit noch leistungsfähig sind. Mhm. Wenn du da schon anfangen musst, die zu unterstützen, also dann, das heißt ja eigentlich, dass die Wirtschaft deutlich zu wenig Potenzial hat, weil wenn diese Leute keine Erwerbsmöglichkeit haben, was sie ja de facto nicht haben, entweder weil der Staat zu wenig Stellen hat oder die Wirtschaft generell zu wenig Stellen hat. Wahrscheinlich ist es ja, oder weil einfach Infrastruktur nicht vorhanden ist. Ja? Also keine Ahnung, es geht ja schon bei ganz einfachen Sachen los, dass du Infrastruktur nicht zur Verfügung stellst als Staat, ja. Internetzugang, ja. Hm. keine Ahnung, sowas wie ihr beruflich macht, würdet ihr wahrscheinlich in Griechenland auch hinkriegen, wenn ihr aber nicht die Möglichkeit habt, einen Internetanschluss in euer Büro zu legen, ja, dann ist halt irgendwie jegliche New Media, was weiß ich, Firma schon mal im Arsch. Und so, das ist halt ein, sag ich mal, so ein Thema, wo halt so klassische staatliche Aufgaben wie Infrastruktur zur Verfügung stellen für Wirtschaftsaufschwung sorgen kann, ja, aber es einfach derzeit nicht passiert und wo eben diese Syriza-Partei sagen, also Leute, sorry, es kann nicht sein, dass wir uns hier zu Tode sparen und unsere Staatsausgaben kürzen und wir müssen da, wo es sinnvoll ist, kürzen. Also im Grunde genommen sagt Syriza nichts anderes als Robin Hood, ja, den Reichen nehmen und den Armen geben und nicht über die Maßen sparen, sondern da, wo es sinnvoll ist, eben investieren. Aber das ist doch immer das große Problem, auch in anderen Ländern, das ist ja auch das große Problem in Deutschland, es zu schaffen, dass sich die, die wirklich viel haben, aus der Verantwortung entziehen können. Was ja in Griechenland sehr, sehr einfach ist und in Deutschland auch relativ easy ist, sich der Verantwortung zu entziehen. Ja. Aber das heißt ja immer, ich bin reich, weil ich mir das erarbeitet habe. Mhm. Aber niemand vergisst oder alle vergessen immer, dass sie ja eigentlich ein Produkt auch ihres Umfeldes sind, dass ihnen das auch ermöglicht wurde von irgendwem und man nicht immer nur selbst davon der einzige ausschlaggebende Punkt ist. Und wie wollen die das wirklich schaffen, dass sich die Leute dem nicht entziehen? Ich meine, das ist fast meiner Meinung nach unmöglich, weil du kannst diese Leute nicht zwingen, du kannst sie nicht festhalten, du kannst sie nicht einsperren, du kannst ihnen nicht ihre Konten... Was, wieso, wenn jemand seine Steuern nicht zahlt? Oder Schwarzgeld aus den Kassen entnimmt? Ist doch ganz easy, steckst in den Knast. Wenn es das Geld gut ist, das wird in Deutschland genauso gemacht. Ja, guck dir mal Uli Hoeneß an. Ja gut, ja, das ist halt mal... Der zahlt das auch alles nach. Ja, ja, hat man mal ein schönes Exempel statuiert. Nein, aber ich meine, das passiert schon. Ja. Ja, es passiert vielleicht schon mal, aber es passiert genauso halt auch nicht im großen Stil. Genauso wird es dort auch passieren müssen. Die Frage. Ich meine, was bin ich denn als reicher Grieche? Dann gehe ich halt, bin ich halt weg. Ja, natürlich, aber es geht und ich nehme ja mein Kapital mit. Aber Joe, es geht ja nicht um die 3 Milliardäre, sondern es geht ja um die also Steuerpflicht 30.000 Millionäre oder Leute, die halt einigermaßen Reichtum oder und Unternehmen, ja, einfach mal bei Unternehmen anständig Steuern eintreiben. Das sind gut, aber das machen wir in Deutschland auch nicht. Was sind denn jetzt, wenn du dich da ein bisschen mit beschäftigt hast, sind denn überhaupt Industriezweige in Griechenland? Also sie haben natürlich Tourismus ist wahrscheinlich ein Großthema. Tourismus. Und dann die ja früher Reedereien und so weiter, richtig. Ja. Und was ist, und haben die viel Landwirtschaft noch oder ist das eher vernachlässigbar? Ja, die haben natürlich schon noch dieses klassische, was du halt als Griechenland-Bild hast, ja. Feta, Olivenöl, keine Ahnung. Pizza mit Pommes. Du warst doch auch mit den Griechen, oder? Ich war nach dem Studienreise. Nee, ich war da in Italien. Ah, nee, du warst in Sorrent. Ja, ja, okay. In Süditalien. Ich dachte, du warst mit Süditalien, aber es ist dasselbe Thema, weil Süditalien hat ja, glaube ich, dieselben Probleme. Ja, gut, aber ich glaube, Griechenland ist nicht ganz so Mafia. Das weiß man nicht. Wahrscheinlich schon. Sie heißt nur nicht Mafia, sondern sind halt die Ultrareichen. Ja, aber das ist halt die Frage. Mir würde zum Beispiel, ich glaube, das habe ich schon mal in einem früheren Podcast gesagt, mir würde kein einziges größeres griechisches Unternehmen einfallen, was irgendwie eine weltweite Relevanz hat. Piräus Port. Doch. Was, der Hafen oder was? Ja. Ja, aber dann, also kenne ich nicht, habe ich noch nicht gehört, ja. Also von der Hafen von Piräus, okay, das Ding gibt, okay, aber jetzt, man muss ja überlegen, ein griechischer Weltkonzern, aber sie sind ja schon ein paar hundert Jahre auch so klargekommen, ohne dass sie große Industrie haben. Ja, ich glaube, weißt du, ich glaube, warum sind sie jetzt auf einmal so dermaßen schlecht beieinander? Das Problem ist, was ja zu dieser Krise in Europa. Ja, was zu dieser Krise geführt hat, ist, dass die dadurch, dass sie Teil der EU wurden und praktisch beliebig viel Kredite aufnehmen konnten, dass die einfach über ihre Verhältnisse gelebt haben. Mhm. Ja, dass dann da Sozialabgaben oder soziale Unterstützung und so weiter gewährleistet wurden über Kreditfinanzierung, die sich der Staat Griechenland nicht leisten kann. So, und das hat die halt eben da in diese Schuldenkrise reingetrieben. Und da kommen sie jetzt eben nicht so raus. Deshalb finde ich halt einfach diese Idee des Schuldenschnitts, finde ich nicht so abwegig. Weil ich glaube, wenn wir jetzt einfach sagen würden, okay, die Schulden werden jetzt weitestgehend erlassen, aber ihr kriegt auch kein neues Geld mehr, sondern ihr müsst jetzt halt sehen, dass ihr mit dem wirtschaftet, was ihr habt, ja, dann spielt sich das alles wieder auf ein einigermaßen normales Level ein. Die werden nicht wieder so leben können vielleicht oder die Sozialabgaben bekommen können, wie sie das vielleicht Ende der Nullerjahr oder jetzt Anfang 2000 und so weiter bekommen haben. Aber es ist auch nicht mehr so, dass sie dann halt so total dahin darben, weil sie sich totsparen. Ja? Mhm. Und deshalb finde ich, auch wenn das natürlich erstmal den deutschen Steuerzahler Geld kostet, finde ich das aus sozialen Gesichtspunkten, finde ich das eigentlich den richtigen Schritt, dass man sagt, okay, Schuldenschnitt, aber auch kein neues Geld mehr, sondern seht zu, dass ihr self-sufficient seid, wie man so schön sagt. Ja, das Lustige geht es überhaupt. Also ich meine, dass das Geld meiner Meinung nach, also die weg ist, das war eigentlich damals schon klar, als man es ihnen zur Verfügung gestellt hat. Das Interessante ist ja, man hat es ja zu einem großen Teil nicht den Griechen zur Verfügung gestellt. Ja, ja, klar. Sondern den Banken. Sondern das war ja eine Bankenrettung. Ja, ja. Das haben die Banken bekommen. Und zwar nicht nur griechische Banken, sondern spanische, deutsche, alle europäischen Banken hatten griechische Staatsanleihen. Klar, alle, die dort investiert hatten, also die haben das Geld bekommen. Es ist nicht so, dass hier irgendwie hunderte von Milliarden Euros an griechische Bürger ausgezahlt wurden. Aber dass das Geld weg war, ab dem Zeitpunkt, dass man es zugesichert hat, war doch eigentlich, hätte doch jedem normal denkenden Menschen schon fast bewusst sein können. Weil wie kann denn jetzt auf einmal alles das, was irgendwie davor schon 20 Jahre nicht funktioniert hat, kann ja nicht, nur weil ich jetzt sage, okay, jetzt habt ihr auf einmal so viel Geld, dass irgendwie es erstmal wieder alles in Ordnung ist. Auf einmal ist von heute auf morgen alles in Ordnung und sie können ihre Rechnung bezahlen. Die Idee hinter Geld geben ist ja, dass du das Geld verwendest, damit es produktiv zum Einsatz kommt und somit mehr Geld schafft. Naja, aber in dem Moment war es doch klar, man gibt ja Geld dafür aus, weil die Schulden so hoch sind, dass sie überhaupt eigentlich gar keinen Cent mehr ausgeben können. Also hat man eigentlich nur die historischen Schulden gerade mal so weit aufgedeckt, dass sie zumindest mal wieder einen neuen Kredit bekommen haben. Was aber bedeutet, eigentlich hast du ja nach wie vor immer durchgehend zu wenig Geld. Ja, aber gleichzeitig ist halt auch deutlich die Zinslast gesunken. Ja. Also die haben halt vorher deutlich höhere Zinsen zahlen müssen als durch diese Hilfsprogramme. Ja. Und man hat halt oder man ist schon davon ausgegangen, dass eben diese Reformprogramme besser anschlagen. Und das haben sie halt nicht. Ich habe eine ziemlich krasse Grafik gesehen, und zwar die Veränderung des Bruttoinlandsproduktes, des realen Bruttoinlandsprodukts von Griechenland im Vergleich zur Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts des Deutschen Reiches. Ja. Das und zwar abgeschmiert, ja. Von 1925 bis 1933, bis zur Machtübernahme der Nazis. Von 1928 bis 1933 ist es in Deutschland um 15% gesunken und von 2007 bis 2011 ist es in Griechenland um 18% gesunken und bis 2013 sogar um 25% gesunken. Also während, das finde ich auch interessant, ja, während die Deutschen die Nazis wählen, wenn es ihnen schlecht geht, wählen die Griechen die Linken, wenn es ihnen schlecht geht. Das ist mir irgendwie sympathischer. Ist richtig. Ja. Aber das Einzige, was aber dann geholfen hat, also auch in Deutschland, war, Deutschland hat Kredite bekommen und hat sie komplett in die Rüstung gestopft, weil da kannst du nämlich ganz viele Leute schnell beschäftigen und dadurch sind alle beschäftigt, alle haben Geld durch Kredite. Naja. Und die Kredite gingen ja eigentlich, ja. Das Schwarze ist Deutschland, da geht es dann plötzlich nach der Machtübernahme ganz schön hoch. Naja. Aber was man ja auch mal sehen muss, der Krieg, also Deutschlands Wirtschaftsboom in den 30ern war ja rein kreditfinanziert. Hitler konnte ja auch kein Geld irgendwo herzaubern, sondern er hat Kredite aufgenommen. Die haben halt gedruckt, ja. Nee, er hat vor allem auch Geld aufgenommen, was er dann mit natürlich einem Krieg auch schnell wieder versucht hatte abzubezahlen. Weil übernimmst du deine Kreditgeber, hast du keine Schulden mehr. Ich will aber noch einmal auf so ein. Also Griechenland müsste eigentlich dasselbe machen. Ja, wenn sie, aber sie also Krieg anfangen. Sie müssten alles in die Rüstung. Sie müssten alles, was sie. Ja, marschieren jetzt in Deutschland ein. Ja, sie müssten halt jetzt Rüstung aufbauen. Das Problem ist, was ja Deutschland damals bekommen hat, Kredite. Sie kriegen ja keine Kredite mehr, weil sie ja jeder für faktisch pleite. Das fand ich ja so lächerlich, als sie dann anfingen, jetzt hier in der Diskussion und gesagt haben: Ja, wir werden denn ja, müssten ja auch noch irgendwelche Reparationszahlungen leisten. Also jetzt alle, jetzt komm, jetzt hört es aber auf. Ja. Das fand ich echt. Wieso? Ja, also, komm. Also, jetzt, wie naja, aber halt, weil, aber weißt später. Du, aber ganz ehrlich, aus der gleichen Haltung wie der Schäuble so ein dämliches Nein nach nicht mal einer Stunde hervorbringt, ja, ist. Ja, klar, das ist beides absurd, ja. Apropos dämlich, weil wir haben nämlich vorher noch mal kurz nach einem Boulevardthema gesucht, was wir vielleicht noch anschneiden wollen, habe ich hier noch Bild.de offen, da steht jetzt hier oben ganz groß: Wehe, wenn die Griechen wieder tricksen. Das ist gerade hier auf Bild.de der Aufhänger. Das ist einfach Hetze hoch drei. Und neben drei steht: Schön und kreativ, das ist Mrs. Varoufakis. Da steht die Alte dann. Ja, aber Jens, wenn du dich jetzt so intensiv mit dem Thema beschäftigt hast, was wäre denn aus deiner Sicht der richtige Schritt? Ich finde, dass Syriza das sehr, sehr gut macht. Ja? Also ich finde deren Programm saugut. Mhm. Die haben ein extrem gutes Wahlprogramm gehabt. Ich habe mir das mal durchgelesen. Das haben die extrem gut aufbereitet. Das ist ganz klar. Selbstverständlich. Wir versuchen Wirtschaftswachstum durch staatliche Investitionen zu fördern. Gleichzeitig versuchen wir die strukturellen Reformen, die definitiv notwendig sind, auch durchzuziehen. Das heißt, wir wollen mehr Beamte einstellen, die besser Steuern eintreiben. Wir wollen gucken, dass es nicht irgendwie zu Schwarzgeldkassen und so weiter kommt. Die Herstellung von Sozialstaat ist wieder notwendig, um einfach unseren Bürgern so ein Sicherheitsnetz zu geben, ja, dass du nicht von der Hand in den Mund leben musst. Die wollen Lehrer einstellen und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen alles, was halt irgendwie so ein bisschen gelitten hat, wollen die wieder so ein bisschen aufbauen. Mhm. Und was sagen die zum Thema Wettbewerbsfähigkeit, was der Joe eben angeschnitten hat? Also dass es wirklich schaffen, ich sag mal, du kannst ja nicht alle Arbeitslosen jetzt irgendwie in Staatsdienst stellen. Also klar kannst du dadurch einen gewissen Teil wieder in Lohn und Brot bringen, aber was ist denn deren Idee, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen? Also jetzt von der Wirtschaft an sich, weil das, was du jetzt sagst, ist ja alles eher so staatliche Investitionen. Aber das ist doch nicht voneinander getrennt. Nee, natürlich nicht. Ja. Aber das eine, also du musst ja irgendwie zwei Schienen fahren, weil das, was du staatlich machen kannst, ist ja eher zukunftsträchtig. Du willst von denen Exporte sehen. Na, du musst auch kurzfristig schauen, dass du irgendwie kurzfristig versuchst, kannst, irgendwo Geld herzubekommen. Weil wenn du in Infrastruktur investierst, wenn du in Lehre investierst, mit besserer Bildung, in Finanzbeamten und sowas, das zahlt sich ja frühestens in 10 Jahren so wirklich aus. Ja, also du müsstest ja, und nebenbei brauchst du ja irgendwie was kurzfristig versucht. Nee, zahlt sich's nicht aus, weil du musst ja überlegen, du stellst einen Lehrer ein, du lässt Straßen bauen, das heißt, du schöpfst Arbeit. Das ist klar. Das heißt, das Leute haben wieder Geld, um zu konsumieren. Ja, aber das ist also ja rein kreditfinanziert. Ja, aber so funktioniert Wachstum im Kapitalismus. Ist richtig, ist vollkommen richtig. Aber das bedeutet ja, das Geld musst du ja irgendwo hernehmen. Das bedeutet, das sind ja externe Länder, die das in dich investieren. Nein, wenn du. Und die geben es dir aber nur, wenn sie dir vertrauen oder du gleichzeitig Gegenleistungen bietest, wie zum Beispiel: Übrigens, hier, schau mal, da ist mein Wirtschaftszweig, der funktioniert gut, krieg was davon ab. Nein, wenn du nämlich einen Primärüberschuss hast, und das ist ja eben gerade die Vorgabe, also die wollen mehr Staatseinnahmen als Staatsausgaben generieren dadurch. Mhm. Ja, das ist das Ziel. Also, wie wollen sie das denn machen? Naja, so wie das du ganz normal als Unternehmen auch machst. Du investierst etwas und, keine Ahnung, ja, du kaufst dir einen Computer für 1000 Euro, kannst irgendwie programmieren und hast den irgendwie nach einem Monat amortisiert, weil du dir gleich irgendwie deinem Nachbarn irgendwie eine Website produzierst. Ja, aber das ist wie funktioniert das beim Straßenbau? Na, du gibst irgendwie 10 Millionen Euro aus. Ja. Was zahlst du im Grunde genommen mit den 10 Millionen Euro an Staatsausgaben, um eine Straße zu bauen? Du zahlst im Grunde genommen deine Firmen, die wiederum Leute anstellen, die wiederum Essen kaufen und so weiter und so fort. Ja. Und die zahlen alle wieder Steuern. Genau, so. Aber die zahlen ja weniger Nein, das tun sie eben nicht. Es gibt einen sogenannten Staatsausgabenmultiplikator, wenn der größer als 1 ist, dann ist jeder Euro multipliziert mit diesem Staatsausgaben, der ist meistens größer 1. Das kann man, also das ist nämlich das Interessante, wenn man sich mit Wirtschaftswachstumsmechanik auseinandersetzt, kannst du eben tatsächlich, und das ist eine sehr undeutsche Sicht auf die Dinge, ja. Mhm. Also Kredit aufnehmen heißt zwar Schulden haben, aber warum nimmt man Kredit auf? Weil man der Meinung ist, dass man das Geld, was man durch den Kredit bekommt, zu mehr Geld transferieren kann, indem man es einer produktiven Verwendung zuführt. Ja. Verwendung zuführt. Mhm. Ja? Mhm. Also für 100 Euro Kredit, die du aufnimmst und 3% Zinsen, die du zahlst, hoffst du nicht nur 103 Euro Gewinn zu machen, sondern 105 Euro Gewinn zu machen. Und das, die gleiche Idee steht im Grunde genommen aber hinter. Ich dachte, meine Denkweise war schon immer, das funktioniert vielleicht bei bestimmten Bereichen sehr, sehr gut, aber bei allem oder bei allen Sachen, die der Staat finanziert, funktioniert es genau deswegen nicht. Weil der Staat nämlich seine Aufgabe hat, in die Zukunft zu investieren. Das bedeutet, er kriegt vielleicht sogar weniger raus, als dass er reinsteckt, aber das ist seine Aufgabe, weil sonst wird es ja jeder machen. Und der Rest macht es aber nicht, ja, weil es sich nämlich nicht lohnt. No, es gibt doch schon private Investitionen auch in Staat, also in klassische staatliche Güter. Schau dir doch irgendwie an, hier, wie die Leute sich die Photovoltaik auf die Dächer setzen. Das ist nichts anderes als... Die hat nur so lange funktioniert, solange sie staatlich subventioniert wurde. Und jetzt ist jeder enttäuscht davon, weil es nämlich auf einmal diese ganzen Investitionen für ein Arsch ist. Das ist schon richtig, aber das ist... Siehst du, das bedeutet, es funktioniert nur, weil der Staat eigentlich irgendwas mit mehr Geld unterstützt hat, als eigentlich jemals überhaupt mal reinkommen könnte. Ja, die Frage für mich ist halt also ich bin da beim Joe dabei... Aber ich verstehe schon, was du sagst, Jens, und ich glaube, dass das auch bis zu einem gewissen Grad zieht. Für mich ist die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze? Mhm. Weil ich muss es ja irgendwie schaffen. Natürlich kann ich immer wieder als Staat Impulse setzen, indem ich Staatsausgaben anschiebe, aber das kann ja nicht die Dauerlösung sein. So, und die Frage ist jetzt, inwieweit oder was für Wirtschaftszweige kann Griechenland entwickeln, um die Leute langfristig beschäftigt zu halten. Und das sehe ich irgendwie noch nicht so richtig, weil sie einfach, indem sie an den Euro gekoppelt sind, was die Lohn- und die Produktionskosten betrifft, eigentlich mit vielen anderen Ländern nicht wettbewerbsfähig sind. Ja? Weil du gehst doch davon aus, dass sozusagen nur Mehrwert erwirtschaftet wird, wenn du etwas exportierst. Nö, wenn ich einfach, für mich ist ja die Frage, auch wenn ich damit im Inlandsgeschäft mache, aber was produziert das? Momentan importieren die ja fast alle Güter. Ist doch egal, ist doch auch Wertschöpfung. Ja? Jemand kauft etwas bei einem Importeur, dann zahlt der Importeur aber auch Steuern darauf. Ja, aber ich glaube halt einfach, dass da nicht genügend hängen bleibt momentan für die. Ja, aber was passiert denn mit den 25% Jugendarbeitslosen? Wo gehen die hin? Was wird deren Aufgabe sein? Die können ja nicht alle in den Staatsdienst gehen. Nein, natürlich nicht. Aber die können Straßen bauen, die können, keine Ahnung, Webdesign-Agenturen machen, die können Kleider schneidern, die können was weiß ich machen. Ja, und das ist die Frage, können die das zu solchen Preisen, damit sie wettbewerbsfähig sind? Gegenüber was? Gegenüber den Importeuren. Ja gut, das muss man halt dann sehen, wie das in Griechenland ist. Aber das ist ja keine Problematik, weil sagen wir mal die Schneiderin oder die Näherin, die ist ja in keinster Weise auch in Deutschland nicht wettbewerbsfähig, so. Wenn du das auf die Stückkosten umrechnest. Deshalb importieren wir ja die dann, um was zu machen? Damit du dich gegenüber Importen aus Asien oder aus der Türkei praktisch durchsetzt. Im industriellen Maßstab sicherlich nicht, da gebe ich dir recht. So. Ja, aber das so, und die andere Frage ist ja auch bei vielen, warum können sich deutsche Produkte wie Autos und so weiter am Markt halten, weil sie irgendwie eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit haben. Ja. So. Und ich sehe halt momentan keinen Industriezweig in Griechenland, der so stark ist, dass sie praktisch dass die Griechen, die da angestellt sind, so viel Geld verdienen, dass sie davon leben können in der Eurozone. Und gleichzeitig aber auch wettbewerbsfähig sind. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also aber ich verstehe mal diesen Ausdruck wettbewerbsfähig nicht. Also da musst du doch auch den Wettbewerb definieren. In welchem Wettbewerb stehe ich denn? Im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern oder anderen Ländern. Ja, aber ich stehe doch nicht mit irgendeinem Portugiesen im Wettbewerb. Doch, wenn ich letztlich schon. Das kommt doch ganz auf dein Ding an. Wenn ich hier irgendwie coole Sprüche an die Wand häkel, dann stehe ich doch nicht mit einem Portugiesen im Wettbewerb. Ja, doch, letztlich schon, weil wenn du das, die Alternative ist doch immer, wenn ich jetzt sage, ich beauftrage. Wenn der billiger anbietet. Genau, wenn ich jetzt die Wahl habe, ich beauftrage jetzt den Joe mit dem Webdesign, der macht mir das für 1.000 Euro oder es gibt einen. Es gibt einen Portugiesen, der macht mir das also für 600 Euro. Dann muss der Joe doch irgendwas können, was der Portugiese nicht kann. Und das, also. Damit ich das mehr bezahle. Also, wir haben das Beispiel, also bei uns in der Branche, der IT-Branche, ist es ja vor allem großes Thema, ist früher Indien gewesen. Das hat man schon gemerkt. Hm. Also, die sind ja auch heute noch groß im SAP-Bereich durch Accenture und so. Ja. Und in unserem Bereich, wo es um andere Dienstleistungen im IT-Bereich geht, ist jetzt vor allem die Ukraine. Mhm. Die sind da sehr, sehr groß, sehr stark vertreten. Von denen kriegen wir auch jeden Tag 5-mal Anrufe von diversen Vermittlern. Mhm. Die bieten natürlich die Dienste an, die wir anbieten, zu einem Bruchteil. Ja, weil da einfach umgerechnet Gehälter gezahlt werden, die halt deutlich niedriger sind, genau. Aber wo die Leute trotzdem davon leben können. Das hieß ja, wenn jetzt in Griechenland, sag ich mal, die Drachme wieder herrschen würden, ja, dann würden die eben ihre Dienstleistung anbieten für einen deutlich geringeren Stundensatz, als die ein Deutscher machen würde, könnten aber trotzdem mit dem Gehalt innerhalb ihres Landes trotzdem sich einen Wohlstand leisten. Und also könnten trotzdem davon leben. So, heutzutage ist es so, du brauchst auch in Griechenland einen gewissen Lohn, sagen wir mal, irgendwie, damit du dir eine Wohnung leisten kannst und so weiter. Und das Preisgefüge ist in Griechenland auf einem ähnlichen Niveau wahrscheinlich wie in Deutschland. Das heißt, ja, die haben schon deutlich Deflation. Ja, aber es ist immer noch relativ hoch. Das heißt, du musst auch da ein Gehalt verdienen, was nicht irgendwie nur die Hälfte von dem ist, was du in Deutschland brauchst, sondern du brauchst irgendwie dann 80%. Genau. Aber diese 80% sind immer noch so viel, dass sie nicht im Vergleich so billig sind, dass da jemand das an Griechen vergeben würde. Und da siehst du das Beispiel sehr gut. In der Ukraine funktioniert das sehr gut. Die kommen damit, also die können davon sehr gut leben. Ja. Indem, dass sie eigentlich diese Arbeit anbieten zu einem ganz anderen Preis. Könnten sie wahrscheinlich nicht so, wenn sie dann an den Euro angebunden werden und innerhalb von 5 Jahren durch Subventionen und durch sonstige Kreditvergaben Lohnniveau und Standard so hoch anheben, dass keiner mehr sagt, das lohnt sich ja gar nicht mehr, dass ich die billigen nehme. Ja, das ist ja eigentlich das Problem auch in Deutschland. Wir müssten die Gehaltssteigerung in Deutschland eigentlich, das ist ja eigentlich die Krux momentan der Eurozone, dass in Deutschland so wenig Geld verdient wird. Ja. Wir sind viel zu billig. Ja, also eigentlich müsste in Deutschland, damit das sich innerhalb der ganzen EU wieder ein bisschen normalisiert, müssten in Deutschland eigentlich Gehälter gezahlt werden, die 20-30% über dem sind, was es jetzt sind. Das ist ja eigentlich die Krux, ja, dass wir viel zu wenig Inflation. Ja, ist so. Das wird so, also wenn du das gesamt europäisch in der Eurozone betrachtest, ist eigentlich das, was in Deutschland läuft, das über Jahre hinweg eigentlich kaum Gehaltssteigerung, das ist totaler Schwachsinn, ja? Deshalb ist Deutschland so übermächtig. Ja, und einfach so extrem. Das fordern ja auch eigentlich viele Leute Deutschland raus aus der Eurozone. Ja, ist doch tatsächlich so, wenn du dir so internationale. Also die Produktivität ist einfach hier so krass, weil einfach für die Leistungsfähigkeit, die hier vorherrscht, einfach viel zu geringe Gehälter gezahlt werden, dass da einfach die ganzen anderen europäischen Länder irgendwie so ein bisschen gegen abstinken. Ja? So. Und in der Non-Euro-Zone wird sich das durch Wechselkurse irgendwie normalisieren. Und das funktioniert halt jetzt nicht, ja? Das ist halt echt ein Problem, ja? Das Problem an Deutschland ist aber auch, dass du halt flächendeckend nicht höhere Gehälter zahlen kannst. Das können halt gewisse Großkonzerne könnten, weil sie halt wahnsinnige Überschüsse produzieren, könnten vielleicht höhere Gehälter bezahlen. Aber viele andere Branchen könnten das wahrscheinlich nicht, weil nämlich deren Kunden sagen, übrigens, du bist ganz schön teuer. Oder sagen, ich kann mir das selber nicht leisten. Das ist die Frage, ob man sich das nicht leisten kann. Ich meine, ja, das weiß ich auch nicht. Das kann ich halt jetzt so pauschal nicht sagen. Aber man hört es halt, dass gewisse große Konzerne halt wahnsinnige Überschüsse fahren. Insofern scheint es so, dass deren Leute zu wenig verdienen. Oder könnten mehr verdienen. Zumindest könnten sie. Das kannst du aber, glaube ich, nicht auf alle Branchen und auf alle Flächen in Deutschland anwenden, weil, wie man das ja auch letztens wieder gesehen hat, diese Einstufungen in Arm und Reich, da gibt es ungefähr 3 Bundesländer, wo die Leute reich sind und der Rest ist alles arm. Der Durchschnitt. Also da siehst du schon, da gibt es den siehst, Leuten noch nicht aber so. Aber man sieht ja zum Beispiel jetzt, der bis jetzt, gut, das ist noch eine sehr geringe Zeit, wo das betrachtet wird, aber Einführung Mindestlohn ist jetzt nicht irgendwie groß was passiert, dass jetzt auf einmal alle Leute, oh scheiße, nee, Arbeitslosenquote. Ja, nee, gut, aber da belegt ja mal, was da eine Diskussion war. Ja. Hier die da wird Arbeitslosenquote wird in die Höhe schnell. Ja, pff, ist gar nichts passiert. Ja. Nice, ja. Aber hier unsere CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld im Bundestag, ja, die hat ja. CSU-Landesgruppenchefin, ja. So ein bisschen wie. Aber wenn es um Lohnsteigerung... Die hat schon gemeint, also man müsste da jetzt schon nochmal so ein bisschen an den Schrauben drehen, weil also so wie der Mindestlohn derzeit läuft, also das findet sie gar nicht gut. Und warum findet sie es nicht gut? Ja, sie braucht mehr Ausnahmen für Praktikanten und so, die sollen nicht so viel wieso verdienen. Eigentlich? Ja, keine Ahnung, der bürokratische Aufwand ist zu hoch. Ja, die sind einfach bescheuert von der CSU. Naja. Ja, also aber das ist jetzt, weil du das jetzt gerade ansprichst mit den Praktikanten und so, das ist schon so ein Thema, gell? Also ich habe jetzt auch den Fall, wir bilden ja aus bei uns im Betrieb und es kommt immer mal wieder vor, dass der Fall eintritt, dass wir Leute haben, die sich bei uns bewerben und dann die Ausbildung beginnt ja immer nur einmal im Jahr im Sommer, also im August. Normalerweise 1.8. ist immer Ausbildungsbeginn und dann haben wir häufiger Bewerber, die, sage ich mal, erst angefangen haben zu studieren, merken, das ist nichts für mich und stehen dann im Januar da und wollen eigentlich was anderes machen und sagen, ja, kann ich nicht vorher bei euch schon ein Praktikum machen? Und er würde mir sagen, pff, in der Vergangenheit, ja, kannst du schon machen, kriegst halt einfach nur, was weiß ich, 500 Euro. Überleg dir das, ob du das willst, ja, weil wir diese Arbeitskraft eigentlich nicht brauchen oder wir können sie uns, und vor allem der Betrieb kann sich die nicht leisten, wenn wir denen den Mindestlohn zahlen müssen, weil wir dann irgendwie bei einem Praktikum wären bei was sind das? Umgerechnet 8,50 Euro mal 168 Stunden arbeitest du, also irgendwas 12, 1300 Euro. So, dafür würden wir die Person nicht einstellen. Das würden wir einfach nicht machen, weil das einfach nicht gerechtfertigt ist. Und du würdest ja dann praktisch als Praktikant mehr verdienen als später als Auszubildender. Und also hättest dann über ein halbes Jahr ein Gehalt von irgendwie 1300 Euro und dann kriegst du dein normales tarifliches Auszubildendengehalt, was irgendwie bei 750 Euro liegt. Ja. Also gibt schon Fälle. Aber das müsste man halt in Deutschland vielleicht ein bisschen intelligenter lösen, wenn du halt sagst, Praktikant generell muss irgendwie Mindestlohn verdienen oder so. Aber also in USA ist es doch relativ einfach, da gibt es halt Equal Pay für Equal Work oder so heißt es. Also ich kenne halt viele, die machen zum Beispiel, die sind halt in Kalifornien, dann bei Yahoo oder sonst irgendwas. Die haben halt hier, sind während ihrem IT-Studium oder sonst irgendwas und die machen dort dann eigentlich den ganz normalen Programmiererjob, den alle anderen auch machen. Ja. Sind also eigentlich keine klassischen Praktikanten, die genau, Kaffee kochen. Aber sie sind Praktikanten für 6 Monate dort. Ja, ja. Und die kriegen dasselbe Gehalt, weil sie nämlich denselben Job machen. Ja, ja, das ist halt der Unterschied. Und das müsste man halt irgendwie auch klarstellen. Weil hier, warum man das ja einführen wollte oder so, weil es gibt halt Branchen, in denen halt generell junge Menschen gerne ausgebeutet werden. Medienbranche, Verlagsbranche, diverse Werbung. Da arbeitest du ja jahrelang als Volontär für vielleicht 800 Euro im Monat. Architekten. Architekten machen das auch gerne. Viele machen Friseure. Ja, das ist richtig. Also, und da kannst du das halt eigentlich nicht bringen. Ja, da musst du halt wirklich sagen, das zahlen, ne? Das funktioniert halt einfach nicht. Aber jemand, der jetzt irgendwie angefangen hat, irgendwie Philosophie zu studieren und will dann eben bei dir ein Praktikum machen, klar, kannst du dem nicht dasselbe bezahlen, weil der hat überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Ja. Aber wenn jemand irgendwie, du kannst halt nicht sagen, du hast ein abgeschlossenes Studium, arbeite bei mir als Volontär ein Jahr lang, ohne dass ich dir wirklich Geld dafür bezahle. Ja. Also da muss man halt irgendwie versuchen, irgendwelche Abstufungen zu finden. Ja, ja, wer ja, halt gerne irgendwo mal was Neues erfahren möchte, der halt irgendwo reinschnuppern möchte oder wer wirklich was kann und denselben Job leisten kann, der muss halt auch irgendwie dementsprechend entlohnt werden. Da muss man halt einfach, es gibt halt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern man muss halt da irgendwo Abstufungen finden können. Und das kann ja auch nicht so schwer sein, denke ich mal. Das erkennt man ja, ob jemand eine Befähigung zu einem Job hat oder nicht. Ja, aber ich glaube, es ist schon eine ziemliche Anforderung an Firmen, absolut, klar. Ja, fair bezahlen zu sollen. Das auf jeden Fall, klar. Also, ich habe das noch nicht häufig erlebt, dass jemand in einer Firma auf dich zukommt und sagt, hey, du machst so einen guten Job, willst nicht mehr verdienen. Das sowieso. Ja. Das passiert wahrscheinlich nie. Ja, ich würde sagen, wir verlassen damit mal die Wirtschaft und gehen über zu 5 Dingen, die ich an dir hasse. Nee, 5 Technologien, die unseren Alltag verändern werden. Naja. Ja, der Spiegel hat mal wieder so ein Ding rausgehauen. Spiegel Online in der Netzwelt. 5 Technologien, die unser Leben verändern werden. Verändern werden, ja. Erste Technologie, Roboter. Und sie schreiben, dass sie davon ausgehen, dass die Roboter kommen. Ja, wir im Grunde genommen unseren Alltag demnächst mit Robotern verbringen werden. Ja, also was ja auch in dem Artikel gesagt wird, dass wir ja häufig schon mit, in Anführungszeichen, Robotern konfrontiert sind. Ja, indem wir mit gewissen Automaten, die halt mit uns interagieren, was machen. Die Frage ist halt, wie definierst du Roboter? Der Punkt ist ja, Roboter, was versteht die meisten Leute, was verstehen die unter einem Roboter? Das ist irgendwie so ein, eine humanoide Gestalt, wie bei, wie heißt hier der Film mit AI? Mit Will Smith, der. Das ist AI. Nee, nicht Artificial Intelligence, sondern der andere. iRobot. iRobot, ja. Das verbinden ja die Leute mit Roboter. Ja. Ja, aber das ist ja nicht die Definition von Roboter, ja. Ja. Also faktisch in der Fertigung und so weiter sind ja schon überall Roboter, ja. Also Schweißroboter und Fertigungsroboter aller Art, ja. Aber was da ja so ein bisschen aufgeworfen wird, ich habe den Artikel jetzt nicht mehr so 100% vor Augen, aber war ja auch die Idee, dass in der Pflege zum Beispiel von Menschen Roboter eingesetzt werden. Mhm. Und da hat man ja schon teilweise, ich sag mal, Japan ist da ja also gefühlt ziemlich weit vorne, was das ganze Thema Robotik betrifft. Und da gab es ja auch schon Ideen, dass halt Roboter irgendwie in der Pflege von alten Menschen tätig sind oder dass die einfach wie so eine Art Teilhabe an deinem Leben da sind. Also statt einem Haustier hast du halt einen Roboter, der mit dir quatscht und so weiter. Mhm. Ja. Und da könnte ich mir das schon vorstellen. Ja, ja, ich also ganz ehrlich, dieses Roboter-Ding, das halte ich einfach für, habe ich schon vor 35 Jahren gehört, ja. Ja. Also bin ich bisher noch nicht so von überzeugt. Roboter in dem Sinne, dass sie wie Menschen nicht rumlaufen. Nicht humanoid sein, sondern halt sozusagen Maschinen, die dich unterstützen in der Bewältigung deines Alltages. So, ja. Also einparken. Also klar, ich meine, es gibt Einparkhilfen, das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Roboter. Und das ist mittlerweile schon, der dein Auto reinparkt, eben. Ja. Ist ja der zweite Punkt, selbstfahrende Autos, dass das. Ja, ja, genau, ja, klar, genau. Also, aber solche Alltagshilfen, das gibt es ja schon viel und das nimmt ja auch zu. Also selbst dein Handy ist eine Alltagshilfe in dem Sinn, was ja eine gewisse Art von künstlicher Intelligenz ist. Ich meine, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner. Dass solche Maschinen sind schon. Ja, oder was die hier sagen, Staubsauger, Fensterputzen, ja. Lieferdrohnen, Feuer löschen, Parkplätze bewachen und so weiter. Mhm. Also das kannst du schon relativ automatisieren. In dem Sinne halt, ist jetzt die Frage, ob da was rumläuft und irgendwie was tut oder einfach nur eine Kamera mit einer Software dahinter, die dann irgendwelche Automatismen weitere in Gang setzt. Ja, das ist alles Robotik in dem Sinne irgendwie. Im Übertragenen. Ja, aber ich glaube, wir sind wirklich noch sehr, sehr weit weg davon, dass, vom Rumlaufenden, dass wir diese iRobot-Welt haben. Ja, also, dass da wirklich irgendwie humanoide Roboter da rumlaufen, das sehe ich noch überhaupt nicht. Auch wenn man teilweise dann so Sachen sieht, dass dann da irgendwelche Roboter, die aufrecht gehen können und so weiter, aber die Intelligenz, die dahinter steckt, ja. Auf der anderen Seite, wenn du mittlerweile dir anschaust, was da schon mittlerweile möglich ist, halt mit Siri oder mit Google und so weiter. Also dass praktisch du dieses Google, wie heißt das, Pendant von Google, wo du sagst, hey Google, Now, zeig mir hier die Gibbons, ja, irgendwie sowas. Also, Google Now. Google Now, ist das Google Now, ja. Also dass da praktisch wirklich du diese Intelligenz in einen Roboter reinsetzt, dass der wirklich auf sein Umfeld reagiert und richtig reagiert. das finde ich schon, also da ist schon extrem viel passiert jetzt in letzter Zeit. Da ist auch viel passiert. Und das finde ich schon also, auch beängstigend irgendwie, so ein bisschen. Weil echt? Also nicht beängstigend. Ich finde das total geil. Aber, das ist auch der Punkt, weil die Software kannst du halt besser entwickeln. Der Rest ist eine Mechanik und die ist unheimlich kompliziert. Wenn du mal schaust, wie so ein menschlicher Körper funktioniert, also überall diese, das sind ja Mini-Servomotoren, die du überall drin hast, damit der einigermaßen humanoid sich bewegen kann. Und das auch noch auf eine Art und Weise, dass er nicht in seiner, weil wenn der einmal umfällt, fällt er um, der kommt nie wieder hoch, weil es so kompliziert ist. Der kann auch nicht Auto fahren. Aber eine Software kann Auto fahren. Ja? Mhm. Ein Roboter kann nicht Auto fahren, weil das ist viel zu kompliziert. Der könnte gar nicht so schnell reagieren, aber eine Software kann das. Aber, also es gibt ja schon, sag ich mal, wenn man von diesem klassischen menschlichen Blick mal weggeht, hin zu, ich gehe wieder zu den Drohnen und auch zu den Mini-Drohnen, ja, und auch vielleicht zu den Nanorobotern. Ja. Ich glaube schon, dass ist schon. Da wird es, glaube ich, schon noch eine Menge geben, auch noch in unserer Lebenszeit. Das auf jeden Fall. Das Humanoide ist schwierig, aber solche Sachen, da gehe ich davon aus, da kann man schon noch einiges. Also gerade wenn du, weißt du, so bist so, also dieses Schwarmverhalten, ja, das sind ja total einfache Verhaltensweisen letzten Endes, die halt in der großen Masse irgendwie zu koordinieren. Die nativen Sachen dann fähig sind. Ja. Also ich könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, dass man beispielsweise die Abfallbeseitigung oder die Dreckwasserbeseitigung, die Kanalisation Münchens irgendwie durch so kleine Nanoroboter irgendwie organisieren kann und nicht mehr hier irgendwie groß die Stadtwerke mit ihren Leuten durch die Gegend fahren müssen, um irgendwie Kanäle freizukriegen, ja. Genau. Das zweite war selbstfahrende Autos. Ja, da haben wir ja schon viel drüber geredet und ich halte das ja für die Revolution, wenn sowas wirklich kommt. Und das scheint echt momentan ja wirklich alle Tech-Unternehmen umzutreiben, ja. Es gibt ja, die Woche war ja auch Spekulation. Johnny Ive baut jetzt ein selbstfahrendes Auto, also der Designer von Apple. Und Google ist da ja auch mit diesen lustigen Autos, die aussehen, wie als hätten sie ein Gesicht, ja, unterwegs. Da bin ich gespannt. Also das, ich weiß halt noch. Also wenn die Dinger kommen sollten in den nächsten 10, 15 Jahren, ja, dann sage ich euch, dann sehen in 20 Jahren die Städte nicht so aus, wie sie heute aussehen. Das wird sich komplett ändern. Das ganze Miteinander und Bewegen und Mobilität in Städten wird komplett ein anderes. Warum meinst du das? Naja, weil du ja sozusagen überhaupt keinen, du bist so viel effizienter in der Ressourcennutzung, ja. Du musst überhaupt keinen Aufwand mehr betreiben, um mobil zu sein. Sondern es ist wirklich, du drückst in der App auf, ich fahre jetzt von A nach B und dann steht vor deiner Tür ein Auto und. Aber das ist genau der Punkt, ist dann Individualverkehr überhaupt noch notwendig? Den gibt es dann nämlich nicht mehr. Das ist aber der absolute Killer für alle Automobilkonzerne. Ja, deswegen haben die ja auch so Angst vor Google und Apple. Weil naja, aber die Frage ist ja, wenn es weiterhin Individualverkehr ist, in dem Sinne, dass du wirst dir dann kein eigenes Auto mehr kaufen. Nein, aber dass du ein Auto hast, was halt vor der Tür steht und nicht überall hinfährt. Natürlich das kommt, um dich zu fahren. Ja. Natürlich wird die Anzahl der Autos zurückgehen, aber wenn das weiterhin so ist, dass du sagst, ich habe den Anspruch, dass wenn ich vor die Tür gehe, dass dann ein Auto kommt, dass trotzdem das ja immer noch eine riesige Menge an Autos sein muss. Überschätzt das mal nicht, junger Mann. Wie oft, wie viel steht dein Auto eigentlich rum? Wahrscheinlich 80% der Zeit, wenn mehr wahrscheinlich, steht es nur rum. Totes Kapital. Ja, aber du müsstest jetzt zum Beispiel, wenn du so, also für die Innenstädte ja, aber für die Überlandverkehr müsstest du dann ja bereit sein, auch zu sagen, okay, ich teile mir auch Autos. Also ich fahre gemeinsam, ja. Warum? Naja, weil sonst funktioniert es ja nicht. Meinst du, es ist so viel Peak-Verkehr? Ja. Rush Hour und so schon. Muss mal gucken, was hier in den Straßen rumsteht zu Rush Hour. Stehen alle Autos noch da. Stehen auch alle rum. Das ist nicht so viel, wie man immer denkt. Das ist eine Erhöhung von 30-40%, dann ist hier der mittlere Ring voll. Also ich, wie gesagt, ich kann das auf dem Land überhaupt nicht einschätzen, aber ich weiß, in der Stadt wird es mit Sicherheit ist das so ein Effizienzgewinn. Ja. Also Stadt definitiv, ja. Aber also ich habe ja früher auch ein Auto gehabt, nachdem ich halt jetzt so innerstädtisch wohne und diverse, also ich habe alle öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor der Haustür, wenn ich nur die Tür aufmache. ich habe jetzt auch momentan nur noch DriveNow zusätzlich. Ja. Benutze aber, ich auch ziemlich oft. Ja. Und eigentlich, mir reicht es persönlich vollkommen aus. Ja, aber zum Beispiel hatte ich jetzt auch, ich glaube bei HR-Info oder so hatte ich das gehört, da ging es darum, dass ein Dorf, ich weiß nicht mehr, wo es war, hat ein Dorfauto angeschafft. Mhm. Eins. Und es war halt total überbucht. Ja. Also deshalb natürlich wird die Anzahl an Autos, die benötigt wird, oder was die es dann noch gibt, wird natürlich drastisch zurückgehen. Mhm. Aber es wird nicht so sein, dass das nur noch 10% sind. Das glaube ich nicht. Es wäre halt, ist halt die Frage, wie das Ratio da ist, ja. Ich glaube, 10% halte ich für ziemlich realistisch in so Innenstadtsituationen. Also was dazu natürlich noch kommen müsste oder was er auch auf so ein bisschen sich schon abzeichnet, ist, warum haben wir so viele Privatautos, weil das Statussymbol ist. Genau, weil wir persönlich auch drauf abfahren. Es ist halt cool, vor deinem Nachbarn zu zeigen, übrigens hier, ich habe den neuen A6 RS oder was auch immer. Ich habe halt einen neuen fetten Karren und das ist halt cool. Ja. Darüber definiere ich mich genauso wie über mein Gehalt. Aber über das Gehalt spricht man nicht so. Aber das Auto, da erkennt man schon. Ein guter Proxy, ja. Da siehst du, genau, das ist ein super Proxy. Und insofern, was man aber so ein bisschen in den letzten Jahren auch sehen kann, ist, dass es bei der jüngeren Generation weniger deutlich abnimmt. Also da habe ich lieber einen geilen Computer und ein geiles Smartphone, weil das brauche ich mehr, aber dieses Auto ist nicht mehr ganz so wichtig. Hat nicht mehr so den Stellenwert. Und ne? Für die kann das halt, also wenn die sich natürlich, also wenn die quasi die Peer Group sind in Zukunft, ja, und das auf die anderen so ein bisschen verbreiten, dann kann das schon schnell dazu kommen, dass eben solche, dass Carsharing halt viel wichtiger wird, als es heute ist und dass dann halt dadurch auch eben genau dieser Fall eintreten kann. Mhm. Dass das in Städten einfach uninteressant ist für die Menschen, ein eigenes Auto zu haben, weil du brauchst es einfach nicht. Es steht nur rum. Und wenn das für dich kein Statussymbol mehr ist, ja, und du das 80% in deiner Zeit sowieso nicht brauchst, nicht benutzt, dann macht es überhaupt für dich persönlich keinen Sinn, eins zu haben. Wenn es ein selbstfahrendes Auto dann oder wenn es selbstfahrende Autos... Selbst wenn es nicht mal selbstfahrend ist. Ja, doch. Ich glaube, das Selbstfahrende ist halt ganz wichtig, weil es dann viel mehr die Form von einem öffentlichen Verkehrsmittel hat. Ja, ja, es hat dann vor allen Dingen mehr die Form einer Dienstleistung. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Genau. Ist auch wirklich ganz egal, wer das Ding herstellt oder so. Weil dann ist es wirklich nur noch die Dienstleistung von A nach B gebracht zu werden. Und dann gibt es vielleicht noch Differenzierung, wie komfortabel oder mit welcher Ausstattung Punkt ist ja der, nimmt man nur den Fall an, wenn man jetzt mal das selbstfahrende Auto, wenn Taxifahren so billig wäre wie öffentlicher Nahverkehr. Ja. Dann könntest du ja schon das Gleiche umsetzen. Also du würdest sagen, es gibt keinen Individualverkehr mehr. Ja. Du hast noch nicht die Technologie, dass es selbstfahrend ist. Ja. Aber es ist schon so billig, dass Taxifahren, dann hättest du den gleichen Effekt ja. Der einzige Grund, warum Taxifahren ja teuer ist, weil da eine Person sitzt, die bezahlt werden muss. Ja. Wenn jetzt aber du unterstellen würdest, der Staat zahlt die Taxifahrer, also stell das genauso wie Busfahrer ein, brauchst du halt eine viel höhere Anzahl, klar. Ja. Würde das Konzept ja jetzt schon fliegen. Das ist ja jetzt momentan, ich glaube, dass du jetzt schon das umsetzen könntest, wenn du halt sagen würdest, okay, wir machen halt alles über Taxifahrten. Weil auch Taxis, guck mal an, was hat ein Taxi für eine Auslastungsquote? Die stehen auch mehr rum, als dass sie fahren. Ja? So. Und dann würdest du das auch schon umsetzen können. Ja? Also dieses selbstfahrende Autos hat ja nur den Effekt im Vergleich zum Taxi, dass es halt im Normalfall deutlich günstiger sein wird. Aber das könnte man auch relativ einfach machen, indem du einfach eine City-Maut einführst, Taxis, und sind halt in der Stadt, können sie halt fahren, wie sie wollen. Und wenn du halt als Normalbürger in die Stadt willst, ist grundsätzlich verboten, außer du zahlst halt die City-Maut von 50 € pro. Ja, ich glaube, es ist wichtiger, also das nicht zu bestrafen, sondern dass du es halt. Du musst es bestrafen. Ja, nee, aber dass es so attraktiv ist, so günstig ist, Taxi zu fahren oder selbstfahrende Autos zu fahren, dass es einfach überhaupt keinen Sinn macht. Dann ist Auto wirklich nur ein Luxus, dass du sagst, okay, das hole ich raus wie heute ein Motorrad. Ja. Ja? Dass du sagst, okay, da setze ich mich halt sonntags rein, wenn ich mal irgendwie es krachen lassen will. Mhm. Und deshalb mit Taxis würde das theoretisch genau garantiert. Aber. Also so ein bisschen dieser ganze Trend ist schon da, weil wenn ich mal sehe, ich benutze DriveNow relativ regelmäßig Und wenn ich da sehe, wie diese Autos sich da bewegen und wie das fluktuiert, und also da, die stehen nicht rum, ja, die stehen wirklich ganz wenig rum. Da ist unheimlich viel Dynamik drin. Mhm, und mittlerweile, da siehst du, ja, da siehst du, dass es wirklich benutzt wird und dass das attraktiv ist. Und es würde sogar noch attraktiver sein, wenn da noch mehr Autos rumstehen würden, ja. Dann würden es noch mehr Leute benutzen wahrscheinlich, weil du dann siehst, geil, da ist ja, also das ist nicht nur 10 Minuten weg, das Auto, sondern das ist sogar direkt vor meiner Haustür. Das wäre jetzt die Frage. Ja, ihr macht das ja beide, ich mache das ja nicht, dieses Carsharing. Gibt es wahrscheinlich bei dir auch nicht. Nee, wie ist es denn, also wenn ich jetzt sage, ich will spontan, also ich würde jetzt sagen, so, es sind jetzt 5 Uhr, der Jens sagt jetzt gleich, ich will jetzt nach Hause fahren, so. Kann entweder mit der U-Bahn fahren oder halt Drive Now nutzen. Mhm. Ist es dann, oder ein anderer Carsharing-Dienst, ist es denn so gesichert, dass ich dann jetzt, wenn ich spontan fahren will, dass ich sofort einen Auto habe? Ich kann jetzt mal schauen. Also meistens, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei mir immer, wenn ich eins brauche, da wo ich bin, ist im Umkreis von 10 Minuten ist ein Auto. 10 Minuten Fußweg. 10 Minuten Fußweg. Und 10 Minuten Fußweg laut App. Und das sind bei mir, wenn ich gehe, sind es eher 6-7 Minuten. Ja. Und aber das ist halt innerstädtisch. Also sobald du irgendwie so ein bisschen in den Randbezirken bist von der Stadt, da wird es schon wieder schwierig. Aber hier läuft es echt gut. Ich mache jetzt mal die App auf. Dauert natürlich ein bisschen, weil er es erstmal öffnen muss. Dann muss er natürlich sich finden. Und jetzt hier das nächste Auto ist ein Mini Cabrio in 250 Metern. Daneben ist wieder eins. Das ist ein X1 in 400 Metern. Bei Drive Now kannst du die Karre hinstellen, wo du willst, oder? Einfach auf dem Parkplatz, wo halt der keine Gebühr kostet. Ja. Ja. Selbst Gebühr kannst du hinstellen. Und dann, wer zahlt die? Das zahlt Drive Now. Das ist gehört, also das ist in der Fee mit drin. Ja, okay. Du zahlst auch kein Benzin. Du musst den, du kannst sie, wenn du sie, also wenn der Tankstand unter 25% ist, kriegst du von einem Alert vom Auto und du kannst es tanken gehen. Und dafür kriegst du 10 Minuten gut geschrieben auf deinem Konto. Okay. Musst es aber nicht tanken. Das ist eine Kreditkarte im drin oder was? Oder eine mehrere so Tankkarte, ja. Es sind 3 Kreditkarten drin für 3 verschiedene Tankunternehmen, also so Esso, Shell und noch irgendwas. Ja, ja, ja. Okay. Genau. Ja, ganz aber easy. Das, also ich glaube, super easy, also ist echt geil. Deshalb glaube ich halt, dass das schon fahren funktionieren wird mit den selbstfahrenden Autos, weil es halt einfach deutlich billiger ist. Mhm. Also selbst dieses Drive Now ist ja noch relativ teuer. Es kostet ungefähr ein Drittel vom Taxi, habe ich mal gerechnet. Ja, also es ist jetzt nicht super spottbillig. Also ich fahre, meine Durchschnittsfahrten kosten, je nachdem, wie schnell man durchkommt, zwischen 3 und 7 Euro. Aber ich fahre da nie länger als wahrscheinlich, das hört sich wenig an, 4 Kilometer. Aber in der Stadt sind 4 Kilometer schon relativ viel. Und für 4 Kilometer brauchst du je nach Verkehr schon eine halbe Stunde. Ja. Mhm. Also du zahlst für pro Minute zahlst du ungefähr 30 Cent für das Auto. Okay. Das ist schon in Ordnung. Wenn du mal überlegst, was dich ein echtes Auto wirklich kostet, ja, Unterhalt. Ja, also wenn du es runterrechnest, für das, was du fährst und das eigentlich nur rumsteht dann die ganze Zeit, wenn du es runterrechnest, sind die 30 Cent pro Minute, klingt zwar erstmal teuer, aber kauf dir mal ein Auto für 50.000 Euro, versicherst nochmal jeden Monat für 300 Euro Vollkasko. Ich sehe das ja, ich mache ja bei uns den Fuhrpark, da sehe ich ja die Laufkosten, die so ein Auto monatlich kostet. Ja. Schon bitter. Wenn du dann mit Leasing und so rechnest, also dass mit mein Auto überhaupt nur da steht. Ja. Kostet das 1600 Euro im Monat. Da kann ich viel Drive Now fahren. So. Also das Unternehmen halt durch Leasing und so weiter. Naja. Aber so. 1600 ist schon happy. Was ist ein Porsche? Nee. Das ist nur ein 3er BMW. Was denn, der kostet 1600 im Monat? Der kostet Leasing, kostet der 1200 Euro. Was? Plus. Was ist denn das für ein krasses Leasing? Ja gut, das ist halt nachher, wir verkaufen die dann nachher. Das muss gegenrechnen. Also, okay. Aber sagen wir mal. 1200 im Monat. Du kannst du gibst so ein mittlerweile so ein Full-Leasing von, das meinen wir jetzt dem Smart, von den Automobilanstellern, also wo du dann auch noch die Wartung und so drin hast, kriegst du einen Golf, denke ich mal, so eine Full-Leasing kriegst du schon so für 700 Euro. Echt? Ist ja krass teuer. Dann wäre alles drin. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus bei den Preisen, aber weil man sieht es halt ab und zu, wenn man so eine Zeitung aufschlägt oder so, also diese ganzen, wie heißt denn das? So Peugeot Angebote. Und sowas, ja, ja. Da steht ja im Angebot ja, schon für 120 noch, Euro. Ja, aber das ist doch dann mit so fetter Anzahlung und allem. Ja, ja, eben. Ja, ja. Nicht aus. Also, wir haben jetzt gar nichts mit Anzahlung, wir sind nur eine monatliche Rate und fertig ist, ja. Das sind dann so 20.000 Euro Autos, 8.000 Euro Anzahlung, ja, gut, hast 36 Monate Leasing mit hast irgendwie 8.000. Okay. Ja, gut, also ich sag mal, ja. Das ist das, die gerade wenn du so dickere Autos fährst, jetzt, dann ist das schon teurer. Aber zum Beispiel, ich weiß, ein Freund von uns, der hat so mal so ein VW Fox und der hatte, glaube ich, ich glaube, das Ding hat 180 Euro im Monat gekostet. Mhm. Ohne Anzahlung, ohne Schlusszahlung. Aber ein Fox ist ja auch ein Smart, oder? Nee, nicht Fox, wie heißt das? Nee, Up. VW Up, so. Ja, ist ja, das ist ihr Elektroauto. Nee, nicht Elektro, das ist praktisch. Ab wäre Elektro. Kann auch Elektro, aber der E-Up ist das dann, ja. Okay. Der Up ist halt der kleine, also du kriegst schon für 200 Euro auch ein Auto, aber dann hast du halt ein ganz kleines Ding, ja. Und dann musst du noch Sprit und so. Ja. Also. So hier, Kinders, komm, hier. Ja, was jetzt? Der Live-Übersetzer in der Hosentasche. So, ja. Das finde ich nämlich mal richtig geil. Ja, der ist cool. Der Babelfisch aus dem Anhalter. Ja, aus dem Anhalter. Also die Idee ist, du redest in dein Handy rein und dein Handy übersetzt in Echtzeit in jede beliebige Fremdsprache dieser Welt und kann auch alles... Sau cool, glaube ich, ist auch gar nicht so kompliziert. Auch, also mit heutigen Maßstäben, wenn man sich überlegt, was man technisch umsetzen kann, ist es, glaube ich, nicht besonders kompliziert, weil Spracherkennung gibt es schon seit 30 Jahren. Spracherkennung funktioniert sehr, sehr gut. Insofern ist das zu erkennen, was du reinschwafelst, ziemlich easy. Das kriegt er hin. Übersetzung ist noch ein bisschen kompliziert. Weil sinngemäß übersetzen, das kennt man ja vom Google Translator und sonst irgendwas, da schaut es schon wieder ein bisschen schwieriger aus. Aber, wenn so Semantik relevant wird. Ja, also da wird es höchst kompliziert sogar. jetzt, wenn man jetzt sagt, man möchte nur verstehen, ja, also Verständigung ermöglichen, dann glaube ich, ist es relativ einfach zu lösen und dann ist es auch relativ einfach zu machen. Oder halt heutzutage ist es lösbar. Insofern, glaube ich, ist es kein Problem. Andererseits muss ich da sagen, der Anwendungsfall ist jetzt beim Normalbürger eher selten wirklich. Naja, also überleg mal, wie geil es ist, wenn du halt wirklich, egal an welchem Ort der Erde du bist, dich absolut, mit den Leuten unterhalten kannst. Also der Travel-Faktor ist natürlich da groß, aber... Na, das ist ja nicht nur ein Travel-Faktor, das ist ja schon. Das, naja, wieso? Du kannst doch dann auch wirklich ernsthaft dich mit Leuten unterhalten. Also ernsthaft im Sinne von auf allen Gebieten. Aber erst, wenn es richtig gut funktioniert. Ja, natürlich. Wenn wir jetzt sagen, irgendwie, du kannst dich verständigen, dann ist es eher der Travel-Faktor. Da sage ich mal, okay, immer wenn ich in Urlaub fahre, in ein Land, wo ich die Sprache nicht kenne oder wo die keinen Bock haben, Englisch zu sprechen, wie in Frankreich. Ja, aber wenn es richtig geil funktionieren würde, auch für die Geschäftswelt. Fuck you. Dann für die Geschäftswelt wäre das auch super, ja. Wenn du jetzt, was weiß ich, mit Japanern dann, die dann so zwar Englisch sprechen, du sprichst Englisch, aber wenn das dann praktisch jeder könnte Landessprache, würden viele Missverständnisse. Ja, bestimmt. Und das ist, glaube ich, auch der, also ich glaube, das einfach 1:1 übersetzen, das wird gar nicht mal die große Challenge sein. Ja. Aber dass du so, ich sag mal, gerade, ich habe das gemerkt, wenn ich mit Asiaten, gerade mit Japanern zu tun hatte, auch wenn das wortwörtlich übersetzt oder wenn die irgendwas gesagt haben, aber da ist ja das, was so zwischen den Zeilen gesagt wurde, das konnten die gar nicht so rüberbringen, also so die Nuancen. Ja. Und da tust du dich auch selbst teilweise schwer. Ich würde sagen, ich spreche relativ gut Englisch, aber teilweise ist es trotzdem da dann schwierig, deinem Gegenüber das so rüberzubringen, wie das vielleicht in der Landessprache könntest. Beziehungsweise wenn der andere auch, du kannst das vielleicht, oftmals ist das Gegenüber, versteht ja dann einfach gar nicht die Nuancen in Englisch. Ja. Gerade wenn Japaner sind, das sind halt einfach ganz andere Mentalitäten. Der sagt, der versteht zwar, was du sagst, aber er versteht es halt doch nicht. Ja? Und das ist halt, glaube ich, der tricky Part, ob das eine Software irgendwann... Das für die Software umzusetzen, ist höchst kompliziert. Weil das ist ja schon für den menschlichen Faktor kompliziert. Und wenn es für den Menschen kompliziert ist, der ja diese Software umsetzen muss, ist es halt für die Software fast schon unmöglich. Zumindest. Also deshalb sagt man ja eigentlich, dieser Begriff, den finde ich eigentlich, auf Englisch sagt man ja häufig nicht Dolmetscher oder so, sondern Interpreter. Genau. Und das trifft es eigentlich auch. Also weil du ja den anderen interpretieren musst. Genau. Also du musst ja schon irgendwie verstehen, was hat der für einen kulturellen Mindset, ja. Was hatte der gerade gesagt und muss das in das genau. umsetzen und so vermitteln, dass es der andere, genau. der mit einem anderen Mindset daherkommt, versteht. Ja, ja. Meine Schwester ist ja literarische Übersetzung, das bedeutet, sie übersetzt Bücher mhm. und deswegen trittst du dann immer als Co-Autor auf. Also du wirst im Buch als Co-Autor aufgeführt in ja. dem Sinne, weil du ja das Buch interpretiert hast mhm. in ja. einem gewissen Kontext. Du brauchst eine gewisse kreative Freiheit ja, da. Weil du kannst einfach diese literarische Sprache, wenn kannst du natürlich durch einen Google-Übersetzer knallen, aber dann kommt halt das Buch nicht mehr raus. Ja? Und deswegen ist es auch sehr interessant, weil du dann sagst, irgendwie die Übersetzung hat ein Buch schlechter oder besser gemacht, kann es teilweise, je nachdem, wie du es halt gerade interpretierst. Ich kann da sehr den Anhalter durch die Galaxis empfehlen. Mhm. Babelfisch. Sich den mal auch näher, ja. sich den mal die englische Originalversion anzuschauen und dann nochmal die deutsche Übersetzung. Mhm. Es ist wirklich unglaublich gut übersetzt, weil es mhm. genau diese künstlerische Freiheit sich nimmt und auf Deutsch versucht, gute Sprüche zu bringen, ja, und eine gute Geschichte zu erzählen, mhm. gute Bilder zu malen in ja. Köpfen und so. Das ist echt ja. unglaublich gut. Das beste Beispiel ist ja eigentlich auch, habe ich auch, glaube ich, schon x-mal erzählt, dass eigentlich so amerikanische Comedies auch so viel an Witz verlieren durch das die Übersetzung. Ja. Wenn sie also für mich war, als mittlerweile geben die sich ja wirklich Mühe, habe ich den Eindruck. Mhm. Gut, ich gucke kaum deutsches Fernsehen, aber ich weiß noch so, habe ich auch, glaube ich, hier schon mal im Podcast erzählt, Friends, Mitte der 90er Jahre auf Sat 1, das war der letzte Schrott. Hab ich gesagt, was ist das für eine Gülle? Warum ist das so ein Hype in den USA? Mhm. Und dann habe ich das irgendwie, als wir angefangen haben zu studieren, habe ich dann irgendwie mir das mal runtergeladen und habe das auf Englisch angefangen zu gucken und habe gedacht, das ist ja total geil, ja. Ja. Und das ist halt auch das, also reine Übersetzung ist, glaube ich, gar nicht mehr die Challenge, sondern das Interpretieren, das ist mhm. das Entscheidende. Ja. Ist die nächste Technik, Vigi? Künstliche Intelligenz als Betriebssystem. Wollen wir dann wieder bei Her werden? Wofür wir dann wieder bei Her? Habt ihr mittlerweile eigentlich geguckt? Ich habe ihn endlich geguckt, ja. Und wie fandest du ihn? Ziemlich gut. Ja. Gar nicht als doch tatsächlich auch als technologische Utopie gut, aber auch schon auch als Liebesgeschichte irgendwie cool. Ja. Muss ich schon gestehen. Du hast ihn schon gesehen, Joe, oder? Ja. Also das ist ja das eigentlich so, auf was es da abzielt, ja, wenn du dann so praktisch. Naja, was ja im Grunde genommen bei Her passiert, ist, dass so technologische Singularität passiert. Also dass die Maschinen sich aus sich selber heraus weiterentwickeln ja. oder dass die Computer ja. sich selber weiterentwickeln und uns Menschen dann einfach pam überholen, weil die halt nicht den dämlichen, evolutionären, langsamen Prozess durchlaufen müssen, ja. sondern halt einfach den kontinuierlich wachsenden, exponentiellen Entwicklungsprozess des Moore'schen Laws gehen. Ja, klar. Ich meine, letzten Endes sind wir ja gerade an dem Punkt eigentlich, wo alle nur drauf warten, dass das mal passiert, dass die in irgendeinem Punkt der Computerentwicklung sich die Computer mal selber verbessern. Und dann ist der Punkt wahrscheinlich nicht mehr weit entfernt. Mhm. Und für mich ist immer als ursprüngliches Supercomputer gilt für mich immer dieser Star Trek Raumschiff Enterprise Bordcomputer. Mhm. Ja, der gut kommunizieren kann mit allen Leuten und auch immer gleich weiß, was eigentlich Sache ist, ohne dass man jetzt groß erklären muss. Und bei Her und diesen ganzen anderen intelligenten Computer KI-Geschichten geht es ja dann meistens irgendwie noch in diese menschliche Perspektive hinein. Also wir erkennen jetzt plötzlich irgendwie die Weite des Universums, die Unendlichkeit des Seins und die Begrenztheit der Menschheit. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann sowas überhaupt gar nicht einschätzen. Ich bin ja nicht aus der IT-Branche. Aus der Branche. Inwiefern das. Aber ich fände das schon geil, ja. Also diese Idee von Her, dass du da einfach mit dem so interagieren kannst, ist schon lustig, ja. Mhm. Absolut. Also da gibt's viele. Es gibt viele Testbereiche, in denen das eingesetzt wurde, also KIs. Das sind auch immer Sachen, die sich deutlich weiterentwickelt haben in den letzten Jahren, aber es gibt halt einfach immer irgendwo Grenzen. Es liegt allein schon an der Grenze dessen, der die KI erschafft. Weil da muss schon die Hauptleistung geschafft werden in die KI. Ja. Ist denn eigentlich heutzutage so, dass die Rechenleistung noch eine Relevanz hat? Also ist die Rechenpower, die ich in meinem Telefon habe, schon so stark, dass wenn die Software das hergeben würde, die Intelligenz funktionieren würde? Oder muss ich das outsourcen für die Cloud? Der Vorteil ist, dass du es sogar outsourcen kannst. Ja. Also entscheidend ist, die KI braucht halt dann vielleicht nur eine Zeit zu überlegen. Mhm. Ja, aber entscheidend ist die Software, wie gut die Reaktion auf deine Eingabe ist. Ja, ja, ja. Das ist der Vorteil. Oder das ist eigentlich der Knackpunkt an der ganzen KI. Also ich bin ja immer sehr enttäuscht von Siri, muss ich echt sagen. Ich finde, die Siri checkt nicht, was ich will. Siri ist richtig schlecht. Also gerade in Deutschland ist die richtig schlecht. Die ist die US-Version ist deutlich besser. Aber es gibt ja, also gerade was KI angeht, gibt es immer so einen jährlichen Wettbewerb. Und der Wettbewerb geht eigentlich in dem Sinn her, dass du, dass Testpersonen, die sich auch sogar mit dem Thema auskennen, also die wirklich sich mit dem Thema auskennen, wechselseitig eine KI vor den Latz geknallt kriegen und eine reale Person. Okay. Und versuchen, also da gibt es ja sogar einen Film irgendwie, wie heißt der? Surrogates oder so, wo es darum geht, dass es solche, es gibt so eine Art von Psychologen, die versuchen, die Surrogates zu erkennen. Und nur der Bruce Willis ist der allerbeste davon. Ja. Und das sind quasi solche Leute. Und die müssen dann rausfinden, sitzen sie einer realen Person gegenüber oder sitzen sie einer KI gegenüber? Der sogenannte Turing-Test. Ja, genau. Und das ist total interessant, weil da gibt es in den letzten Jahren halt immer so eine Entwicklung und diese KIs schaffen es immer länger, diesen Schein zu wahren, rauszuzögern, bis sie halt entlarvt werden. Und da gibt es halt verschiedene Faktoren, aber entscheidend ist immer, wer macht die KI und man geht ja immer davon aus, die KI kann irgendwann mal eben durch Singularität sich selber weiterentwickeln und kann dadurch dann. Naja, das gibt es ja schon. Ja, es gibt doch schon selbstlernende Algorithmen, die sich immer wieder verbessern. Und das ist, wenn du denen sozusagen mehr Daten hinschmeißt, die sich also aus den Daten heraus statistisch. Aber sie schaffen die Wahrscheinlichkeit verbessern, dass sie die richtige Antwort geben. Ja, aber sie schaffen es nur innerhalb ihrer Parameter besser oder schneller zu werden. Sie schaffen es aber nicht, über sich selbst herauszuwachsen, was bedeutet, ich komme aus einem Fachbereich, der mir vorgegeben wird und ich ereigne mir auf einmal darüber hinaus was komplett an Neues bei. Aber das kann ich ja jetzt als Mensch auch nicht. Du hast Diese Möglichkeiten hast du. Ich kann mich, okay. Du kannst dich auf. Es ist mir generell möglich. Dir ist es vor allem möglich, diesen Aufgaben zu stellen, ja. Dir ist es viel mehr möglich, auf total unbekannte Ereignisse einzugehen und zu reagieren, als es so eine KI kann. Die kommt damit unheimlich schwer klar. Weil sie nämlich immer nach Parametern und nach Gesetznehmlichkeiten sucht, die sie kennt. Ja. Und das versuchst du nämlich in solchen Situationen nicht. Die erwartet nicht mehr. Auch eine bestimmte Art von Input. Ja, ja. Und du kannst ja jetzt nicht einen Fußball vor die Füße schießen. Ja, dann sagt sie, danke für den Ball. Was würdest du machen? Du würdest wahrscheinlich dagegen treten. Ja. Oder so. Also, wie gesagt, also diese total, wenn du mal total fern oder abseits mit neuen Sachen konfrontiert wirst, kannst du darauf besser reagieren als so ein System. Mhm. Weil das erstmal damit überfordert ist. Ja, ach, wir Menschen, wir sind schon die Krone der Schöpfung. Ja, ja. Uns bleibt auch so. Weil diese KI musst du halt so erschaffen, dass sie wirklich sämtliche Sachen selbst irgendwie von sich aus heraus selbst erlernen könnte. Ja? Ohne, dass du alles eingibst. Weil damit bist du halt bis an dein Lebensende beschäftigt. Das macht die Intelligenz aus, ja. Genau, also das macht die Intelligenz aus. Dass du lernst. Ja. Ja, ich würde sagen, mit dieser positiven Grundbotschaft, was das, was den, was die Menschheit an sich angeht, ja, und den Kampf gegen die Roboter. Lassen wir es bewenden. I'll be back. Genau. Ja, das war's dann für heute, oder? Ja. Machen wir den Sack zu. Genau, wie gesagt, Deckel drauf. Nächste Mal kündigen wir das mit dem Streaming ein bisschen früher an. Richtig. Und dann machen wir das. Kriegen wir das hin. Gut. Gut, dann schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss.